Herbert Rosendorfer, Deutsche Geschichte, Volume 6. Ein Langen-Müller-Hörbuch, gesprochen von Gerd Heidenreich. Der Dreißigjährige Krieg. Zeitalter der Glaubensspaltung, 1630 bis 1648. Erstes Kapitel. Die deutsche Geschichte der zweiten Hälfte des 16. und der ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts ist geprägt von einem plötzlichen Klimawechsel, einem Einbruch, der als kleine Eiszeit bezeichnet werden kann. Diese Klimaveränderung führte zu häufigen Missernten, und da die Bodenausnutzung nicht gesteigert werden konnte und die zu ernährende Bevölkerung gestiegen war, traten Hungersnöte ein. Ebenso kam es zu einer enormen Teuerung. Das Bettlerwesen griff um sich und eine Verelendung weiter Kreise war zu beobachten. Dazu kam der zunehmende Steuerdruck, denn die, gerade auch durch den Zulauf der Bettler nun angeschwollenen Heere und die Sucht der Fürsten, prächtig Hof zu halten und Schlösser und Paläste im neuen Stil der Renaissance zu errichten, verschlangen Unsummen, was alles zu Lasten der Bürger und Bauern ging. Die Auswirkungen waren nicht im ganzen Reich gleich. Auch die deutsche Wirtschaft erfuhr durch die Entdeckung Amerikas und der neuen Handelswege – der Handel reagiert ja schnell – eine Umstrukturierung. Das Mittelmeer als Handelszentrum verlor an Bedeutung, damit auch die dorthin ausgerichteten deutschen Handelsplätze, etwa Augsburg. Dafür verlagerte sich der Kommerz in nördliche Städte – Frankfurt, Köln, natürlich in die Hafenstädte Hamburg, Bremen – und vor allem in die de facto schon nicht mehr zum Reich gehörenden Niederlande, worunter auch das heutige Belgien zu verstehen ist, wo sich sagenhafte Reichtümer ansammelten. Die Nöte des Volkes, seine Hilflosigkeit gegenüber den Wetterkatastrophen, trieb die Leute nicht nur zur frommen Andacht, sei es dieser, sei es jener Konfession, sondern auch in das Reich des Aberglaubens, der Sterndeuterei, der Scharlatane, die die Zukunft voraussagen zu können, behaupteten und dergleichen mehr. Und vor allem, es griff eben in dieser zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Hexenwahn um sich. Man beschuldigte zumeist Frauen, aber auch Männer, Unwetter, Feuersbrünste und Seuchen herbeigehext zu haben, mit dem Teufel im Bunde zu sein und so weiter. Das Kapitel Hexenverfolgung, das düsterste in der deutschen Geschichte neben der Judenverfolgung, erforderte, wollte es ausführlich dargestellt werden, einen eigenen Band. Hingewiesen sei, dass die Hexenverfolgung nicht nur in katholischen Gegenden grassierte, sondern durchaus auch in denen des neuen Glaubens. Die Hexenprozesse verdienten den Namen Prozess nicht. Richter, Ankläger, Gutachter waren ein und dieselbe Person. Selbstverständlich wurde die Folter angewendet. Grotesk etwa, wer selbst der Folter widerstand und weiter leugnete, wurde eben deshalb für schuldig befunden, weil er die Folterqualen nur mit Hilfe des Teufels, mit dem er also im Bund sein musste, aushalten konnte. Es war also kein Prozess, und von fair konnte schon gar keine Rede sein. Wer in die Mühle, ja nur in die Nähe der Mühle der Hexenverfolger geriet, der war verloren. Es gab, gefürchtet um 1590 war ein gewisser Meister Abriel, meist selbsternannte Hexenbeschauer, die von Ort zu Ort und von Stadt zu Stadt zogen und die ihnen als verdächtig bezeichneten Personen Millimeter für Millimeter, selbst an den intimsten Stellen, nach Hexenzeichen untersuchten. Wehe, wenn einer oder eine ein irgendwie eigenartig geformtes Muttermal hatte. Da diese Meister Erfolgshonorar bezogen, kann man sich das Ergebnis denken. Als Beispiel. Allein in der kleinen Stadt Schongau in Bayern wurden in den Jahren 1591-92 64 Frauen und Männer als Hexen und Hexer hingerichtet. Das gab allerdings solches Aufsehen, dass man auf Anraten vernünftiger Räte später und anderswo zumindest etwas vorsichtiger mit derartigen Verdächtigungen umging. Dennoch ereigneten sich noch später circa 1630 und wieder etwa 1660 neue Wellen hysterischer Hexenverfolgung. Aufgeklärte Stimmen, wie die des Arztes Johann Weyer in Düsseldorf, der Jesuiten Adam Tanner und Friedrich Spee und des reformierten Pfarrers Balthasar Becker, die alle freimütig den Hexenglauben angriffen, hatten wenig und erst späten Erfolg. Dafür übte die schon 1487 verfasste Schrift der Dominikaner Institoris und Sprenger, der Hexenhammer Malleus Maleficarum, großen schädlichen Einfluss aus. Wie viel tausend unschuldige Frauen und Männer, selbst Kinder, dem Hexenwahn zum Opfer fielen, lässt sich wohl nicht mehr feststellen. Es war übrigens keine europaweite Erscheinung. Zwar sind Hexenverbrennungen auch anderswo bezeugt, aber weitaus den größten Anteil an dem Wahn hatte, bedingt durch die oben erwähnte allgemeine Rezession, der deutschsprachige Raum. Wie stark sogar ein heller und aufgeklärter Kopf dem Aberglauben verfallen konnte, zumindest partiell, zeigt das Beispiel Johannes Keplers. Er war der wohl größte Erneuerer der Naturwissenschaften, derjenige, der eigentlich erst das kopernikanische Weltsystem durchsetzte. Und dennoch befasste er sich mit dem Unfug der Sterndeutung, wobei gerechterweise gesagt werden muss, dass für Kepler, der ein tiefgläubiger Mann war, nicht die Sterne an sich Einfluss auf das menschliche Schicksal hatten, sondern ihre Konstellation, so wie die ganze Harmonie der Welt, meinte er, in ihrer astronomisch-mathematischen Existenz den Willen Gottes widerspiegelt. Wie nicht selten in der Geschichte war in Deutschland diese Periode des Niedergangs und der Not teilweise eine Blütezeit der Künste. Zwar fand die meisterliche Zeit in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, der großen Aufbruchstimmung, der Zeit Dürers und Riemenschneiders, in Malerei und Bildhauerkunst keine Fortsetzung, doch die Architektur blühte, wovon die arm und ärmer werdende Bevölkerung natürlich nicht herunterbeißen konnte. Große Schlossbauten entstanden und damit ein eigener Stil der deutschen Renaissance, der italienische und französische Elemente mit traditionell deutsch-gotischen Formen verschmolz. Der Ott-Heinrichs-Bau des Heidelberger Schlosses, 1556 bis 66, die vielen westfälischen Wasserschlösser, Schloss Ambras bei Innsbruck, 1564 bis 67, das einer der bemerkenswertesten Fürsten erbauen ließ, Ferdinand II. Von Tirol. Ebenso wurden Rathäuser errichtet, denn die mächtiger werdenden Städte wollten hinter den Fürsten nicht zurückstehen. Die prächtigen, bürgerstolz verkündenden Rathäuser von Leipzig, Rothenburg ob der Tauber, später Augsburg und Nürnberg, sowie die Rathäuser der Hansestädte. Aber auch Bürgerhäuser neuen Stils entstanden, das Pellerhaus in Nürnberg, das Haus zum Ritter in Heidelberg. Der wichtigste Sakralbau, der die Bauformen römischer Kirchen sozusagen übersetzte, die erste reine Renaissance-Hallenkirche nördlich der Alpen, ist St. Michael in München, 1583 bis 97, eine Jesuitenkirche, bewusst nach dem Vorbild von Il Gesù in Rom gestaltet, nicht nur ein Kunstdenkmal bedeutender Größe, sondern auch, wie vom streng katholischen Herzog Wilhelm V. von Bayern beabsichtigt, ein Bollwerk der seit dem Trientiner Konzil von Rom aus energisch betriebenen Gegenreformation. Zweites Kapitel. Ferdinand, der um wenige Jahre jüngere Bruder Kaiser Karls V., war wie dieser in Spanien erzogen worden und eine Zeit lang sogar von seinem Großvater, König Ferdinand dem Katholischen, als Nachfolger auf dem spanischen Thron vorgesehen gewesen. Das hatte sich nun längst geändert. Die spanische Monarchie war auf Karl übergegangen, der sich schon bald, wie erwähnt, mehr um deren Angelegenheiten gekümmert hat als um die des Reiches. 1531 war Ferdinand in Aachen zum deutschen König gekrönt worden, vertrat fast immer seinen Bruder im Reich, auf vielen Reichstagen und sogar den so wichtigen Religionsfrieden von 1555 schloss Ferdinand in des Kaisers Vertretung. Als Karl 1556 abdankte und die Kaiserwürde auf Ferdinand übertrug, protestierte der Papst. Es war der an sich um innere Reformen der Kirche bemühte Paul IV. Carafa, dem schon der Religionsfriede als Bündnis mit der Ketzerei nicht passte. Er war beim Thronwechsel unzufrieden, weil seine Genehmigung zur Übertragung der Kaiserkrone nicht eingeholt worden war. Doch es half alles nichts. So gut katholisch Ferdinand auch war, Er kümmerte sich nicht um den Protest und dabei blieb es. Dass Ferdinand auch König von Ungarn und Böhmen geworden war, wurde schon erwähnt. Ein Erbe nicht ohne Belastung. In Ungarn die nach wie vor herandrängenden Türken, die zwar im Moment Ruhe gaben, ein mit den Türken paktierender Gegenkönig und in Böhmen die aufmüpfigen Stände, das heißt die Grafen und Barone. Anders als in fast allen anderen Reichsfürstentümern, die befürchtete Grafschaft Tirol war eine Ausnahme, gab es in Böhmen eine Art Ständevertretung der Adligen, die die Königsmacht in gewissem Maße einschränkte, zumindest behindern konnte. Auf die Beschlüsse, die ganzen komplizierten Verhandlungen usw. des Konzils von Trient 1545 bis 63 einzugehen, würde wieder einmal nicht nur den Rahmen hier sprengen, sondern gehörte auch, wenngleich Auswirkungen auf das Reich spürbar wurden, in die Kirchengeschichte. Nur so viel. Das Konzil verfestigte die katholische Position, rückte nicht von dem Anspruch ab, dass die katholische Kirche die Alleinseligmachende sei, beseitigte zwar oder versuchte es einige der schreiendsten innerkirchlichen Missstände, schloss allerdings jeden Kompromiss, jede Verständigung mit den Protestanten aus, vertiefte also den Graben. Kaiser Ferdinand, obwohl persönlich tief katholisch, war mit den Ergebnissen des Tridentinums unzufrieden. Er wusste, dass der lutherische Glaube letzten Endes nicht mehr zu diskutieren war. Das heißt, dass eben ein Teil des Reiches dem neuen Glauben anhing und weiter anhängen werde und dass keine Gewalt die Ketzerei beseitigen könne. Schließlich war nun schon die zweite Generation herangewachsen, die die Zeit vor Luther nicht mehr aus eigener Anschauung kannte und die im evangelischen Umfeld erzogen worden war. Die Fürsten und Städte neuen Glaubens legten größten Wert auf die Erziehung. Die Gründung zahlreicher Schulen ging auf jene Jahrzehnte zurück. Ferdinand gingen die Reformen des Tridentinums nicht weit genug. Vor allem hätte er sich eine gewisse Einschränkung des päpstlichen Absolutismus gewünscht. Davon war keine Rede. So suchte er auf eigene Faust eine Politik des Ausgleichs mit den Protestanten zu verfolgen, duldete und respektierte den protestantischen Standpunkt. Eine Realpolitik also. Leider blieb dem Kaiser nicht viel Zeit. Er starb schon nur 61 Jahre alt im Jahr 1564. Die treibende Kraft dessen, was viel später die Gegenreformation genannt wurde, also die Bemühungen um die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse von Trient und die Rekatholisierung Deutschlands, zumindest die Eindämmung der neuen Lehre, war im Reich nicht Habsburg, sondern Bayern, personifiziert durch den nun nicht mehr nur fromm, sondern schon bigott zu nennenden Herzog Albrecht V. Schon Albrechts Vater, Herzog Wilhelm IV., hatte die Jesuiten ins Land gerufen, hatte außerdem verdienstvollerweise die Primogenitur, das Erstgeburtsrecht bei der Thronfolge, festgelegt, dadurch die unseligen Teilungen des Landes verhindert, wie sie etwa die politische Kraft Sachsens, nicht Kursachsens, sondern des sozusagen thüringischen Sachsens oder Hessens schwächten. Albrecht V., seit 1550 regierender Herzog, förderte die Berufung der Jesuiten weiter. Die Jesuiten, offiziell Societas Jesu, SJ, also Gesellschaft Jesu, erst kürzlich von Ignatius von Loyola, einem Spanier, gegründet, war ein geistlicher Orden ganz besonderer Art. Er verstand sich als Speerspitze der Rekatholisierung Europas, bediente sich jedoch nicht so abgestandener Mittel wie Ablassgeklingel und primitive Hetzpredigten, sondern subtilerer, intellektuellerer Mittel, vor allem bei der Gründung neuer oder der Übernahme bestehender Schulen und Hochschulen, der Erziehung der Jugend also. Dabei waren die Jesuiten, etwa der Niederländer Petrus Canisius, der im ganzen katholischen Teil des Reiches wirkte, durchaus realistisch eingestellt. Sie wussten wohl, dass der Protestantismus, der ja inzwischen die Hälfte des lateinischen Europas, also nicht des griechisch- und russisch-orthodoxen Ostens und Südostens, ergriffen hatte, nicht wie ein Brand einfach ausgelöscht werden konnte. Wohl aber eingedämmt, höchstens, und vielleicht da und dort um ein Zipfelchen erleichtert. Der Orden, der sich durch oft skrupellose innerkirchliche Machenschaften und Schachzüge zu einer Art Kirche innerhalb der Kirche entwickelt hatte, war namentlich bei den anderen älteren und alten traditionellen Orden gar nicht so sehr beliebt. Es gab nicht selten Reibereien, und der im Orden allmächtige General war oft die eigentliche Autorität hinter dem Papst. Die Jesuiten vertraten bis ins 19. Jahrhundert hinein die extrem fundamentalistische, reaktionäre theologische Richtung in der Kirche. Gerechterweise muss man aber sagen, dass sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts der Orden gewandelt hat und heute zum, wenn der Ausdruck erlaubt ist, linken Flügel des Katholizismus zählt. Da es Albrecht gelang, seinen jüngsten Sohn Ernst nicht nur auf einen, sondern nacheinander, das erste Mal war Ernst 12 Jahre alt, auf 5 fürstbischöfliche Stühle erheben zu lassen, konnten die Jesuiten auch in jenen, zum Teil norddeutschen Gebieten ihre Tätigkeit entfalten, übrigens auch, wie in Bayern selbst, als fürstliche Räte in politischen Angelegenheiten. Prinz Ernst wurde nacheinander Bischof von Freising, von Hildesheim, von Lüttich, von Münster und endlich Kurfürst Erzbischof von Köln. Da war der Prinz dann immerhin schon 29 Jahre alt. Dieses weite Gebiete im Rheinland und in Norddeutschland umfassende geistliche Fürstentum blieb fast 200 Jahre lang danach insofern bayerisch, als immer ein nachgeborener Prinz des Hauses Wittelsbach zum Kurfürsten gewählt wurde. Herzog Albrecht V. war ein prunkliebender Herr. Er ließ seine Residenz im Stil der Renaissance erweitern und verschönern, berief berühmte Künstler aus Italien und den Niederlanden an seinen Hof, so den damals wohl bedeutendsten Komponisten Orlando di Lasso. Durch seine Prachtentfaltung brachte er das Land an den Rand des Ruins. Seine Schulden betrugen einmal 2,5 Millionen Gulden, eine Summe, die heute wohl nur in Milliardenhöhe vorstellbar ist. Der Steuerdruck auf das Land war dann auch entsprechend groß. In der Zeit nach dem Tod Kaiser Ferdinands 1564 und während der aus katholischer Sicht bedenklichen Regierung von Ferdinands Sohn Maximilian II. War Albrecht V. durch seinen kernfesten katholischen Standpunkt eindeutig der führende Fürst der katholischen Partei im Reich. Er starb und hinterließ sein bankrottes Herzogtum seinem Sohn Wilhelm V. Ähnlich wie im Reich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war die Lage in Frankreich. Auch nach Frankreich drang der neue Glaube vor, und zwar von der Schweiz aus, weshalb der französische Protestantismus die strenge kalvinistische Richtung einschlug. Die katholische Opposition reagierte bald mit Gewalt, und es kam von der Mitte des Jahrhunderts an zu Verfolgungen der Hugenotten, wie die französischen Protestanten genannt wurden. Die Herkunft dieser Bezeichnung ist ungeklärt. In der Zeit von 1562 bis 1598 zerfleischten nicht weniger als 8 Bürgerkriege, Hugenottenkriege, das Land. Die berüchtigte Bartholomäusnacht vom 24. August 1572, in der 30.000 Hugenotten ermordet wurden, war der Auslöser für den 4. Hugenottenkrieg. Das Kriegsglück wechselte. Die Geschichte ist äußerst kompliziert, einmal stand sogar der König auf Seiten der Protestanten. Letzten Endes waren die Hugenotten nicht zu besiegen, und der kluge Heinrich IV., der erste Bourbone auf dem Thron, früher selbst Hugenotte und nun Katholik geworden, weil ihm Paris eine Messe wert war, das heißt, dass er nach Aussterben des alten Königshauses die Krone nicht hätte erben können, ohne zu konvertieren, Heinrich IV. Also beendete die Bürgerkriege mit dem Edikt von Nantes 1598, in dem den Hugenotten volle Religions- und Gewissensfreiheit zugebilligt wurde und die völlige bürgerliche Gleichstellung. Was Rom befürchtet hatte, dass nämlich dann sofort ganz Frankreich protestantisch werden würde, trat nicht ein. Wäre es nicht ein Beispiel für das Reich gewesen? Die Zahl der Hugenotten vermehrte sich nicht wesentlich, pendelte sich auf ca. 10% der Bevölkerung ein. Das war zum einen auf das geschickte Wirken der Jesuiten zurückzuführen, die in Frankreich sehr stark vertreten waren, zum anderen jedoch darauf, dass die Hugenotten, wie die Protestanten überall, keine Proselyten machten. Wer zum neuen Glauben kommen wollte, war willkommen, wer nicht, wurde zu nichts überredet. Das hatten die Protestanten auch gar nicht nötig, denn der Sog des neuen Glaubens war groß, angesichts der selbst nach dem Tridentinum stark reformbedürftigen Kirche und ihres verweltlichten, machtpolitisch orientierten Oberhaupts. Mit der deutschen Geschichte in den Regierungszeiten Ferdinands I. und Maximilians II. Hat das insofern zu tun, als von dem durch die Hugenottenkriege geschwächten Frankreich keinerlei Gefahr ausging. Vorerst. Drittes Kapitel. Es ist vielleicht auch eines der tragischen Ereignisse in der deutschen Geschichte, dass dem Nachfolger Kaiser Ferdinands I., Kaiser Maximilian II., nur wenig mehr als ein Jahrzehnt, von 1564 bis 1576, zur Verfügung stand. Die religiöse Haltung Maximilians II. Ist, so manche Historiker, noch heute ein Rätsel. Dass er nach außen hin katholisch blieb, erforderte die habsburgische Hauspolitik. Und dies umso mehr, nachdem der einzige Sohn Königs Philipps II. Von Spanien unter rätselhaften Umständen gestorben war, der Infant Karl, Schillers Don Carlos, und sich die Aussicht auf die Wiedervereinigung der beiden habsburgischen Reiche abzeichnete. Sie zerschlug sich, als Philipp nochmals heiratete und Erben bekam. Sicher ist, dass Maximilian dem neuen Glauben nicht feindlich und mehr als nur tolerant gegenüberstand. Manche Historiker meinen, Maximilian sei sogar unter dem Einfluss seines krypto-protestantischen Hofpredigers Pfauser heimlich zum neuen Glauben übergetreten. Öffentlich zumindest besuchte er später wieder die katholische Messe. Sicher ist aber auch, dass Maximilian den ober- und niederösterreichischen Ständen freie Religionswahl und Religionsausübung gestattete, allerdings gegen Zahlung enormer Summen, die Maximilian dringend für seinen Türkenkrieg benötigte, den er übrigens mit Mut und Umsicht führte. Er trieb die Türken ein gutes Stück in Ungarn zurück. Er setzte ihnen so zu, dass sie, bei gegenseitiger Besitzstandswahrung, 1566 einem achtjährigen Waffenstillstand zustimmten. Inzwischen begannen die norddeutschen Fürsten und Stände, den katholischen Kirchenbesitz, Abteien, einzelne Kirchen, Stifte, ganze Bistümer einzuziehen. Zum Beispiel das altehrwürdige Naumburg mit seinem großen Dom, den Stifterfiguren und der Uta von Naumburg. Die Kirchengüter wurden entweder in protestantische Einrichtungen umgewandelt oder zum Teil in weltliches Eigentum. Weltliche Provinzen, die sich der nächstliegende und nächstmächtige Fürst unter den Nagel riss. Die katholische Seite war nahezu machtlos dagegen. Es muss allerdings hier auf eine bemerkenswerte Denkschrift hingewiesen werden, die 1574 ein gewisser Lazarus von Schwendi verfasste und dem Kaiser vorlegte. Schwendi, ein Schwabe, eigentlich lutherisch, aber zum Katholizismus konvertiert, er lebte 1522 bis 84, war zunächst General, später Hofrat und Hofpfalzgraf Kaiser Maximilians II. Schwendis umfangreiches Gutachten ist erhalten. Er vertrat die Realpolitik, nämlich den neuen Glauben und seine Ausbreitung als nicht umkehrbare Sache zu betrachten, und er hielt die Reformation für eine Strafe des Himmels für die Sünden und die Weltlichkeit der Päpste und des katholischen hohen Klerus. Er forderte Toleranz und friedliches Zusammenleben der Konfessionen. Andernfalls, so Schwendi, drohe eine Katastrophe unabsehbaren Ausmaßes. Ein prophetisches Wort. Die Denkschrift hatte kaum noch Auswirkungen, da der Kaiser schon 2 Jahre später starb. Dass Schwendi mit seinem prophetischen Wort Recht behalten sollte, erwies sich schon wenige Jahrzehnte später. Erwähnt werden sollte noch, dass Kaiser Ferdinand die habsburgischen Lande, soweit im Reich, also nicht Spanien, das ja nun seine eigenen Wege ging, so geteilt hatte, dass der Kaiser, also Maximilian II., Ober- und Niederösterreich erhielt, Erzherzog Ferdinand, der zweite Sohn, Tirol, und der jüngste, Karl, die Steiermark und Kärnten. Beide, Ferdinand und Karl, nicht als förmliche, selbstständige Reichsfürsten, sondern unter dem Mantel des Gesamthauses, als Apanage, Versorgung und gleichzeitig als eine Art Gouverneure. Eigene Außenpolitik wurde ihnen nicht gestattet. Karl von Steiermark war ähnlich liberal eingestellt wie sein Bruder. Unter seiner Regentschaft konnte sich in Graz sogar eine evangelische Hochschule entwickeln, an der zeitweilig Johannes Kepler lehrte. Ferdinand von Tirol war ein prunk- und kunstliebender Fürst. Er baute das schon erwähnte Schloss Ambras. Eine romantische Geschichte rankte sich um ihn. Er heiratete keine Prinzessin oder sonst standesgemäße Person, sondern aus Liebe die schöne Augsburger Patriziertochter Philippine Welser. Die Kinder aus dieser Ehe waren dann auch nicht erbberechtigt. Das Andenken Ferdinands und Philippines ist heute noch in dem als Museum zugänglichen Schloss Ambras wach. Wie schon erwähnt, hatte Kaiser Karl V. sein Reich, in dem die Sonne nicht unterging, dahingehend geteilt, dass er und sein Sohn die ganze spanische Monarchie behielten, einschließlich des inzwischen angeerbten Portugal, mit allen Kolonien, dazu den burgundischen Kreis, der eigentlich zum Reich gehörte, nämlich die heutigen Niederlande, Belgien, Luxemburg ungefähr. Von diesen Gebieten war der nördliche Teil, also Holland und so weiter, längst protestantisch geworden, der südliche im Großen und Ganzen katholisch geblieben. Sogleich nach dem Regierungsantritt des nicht anders als betonhart katholisch zu nennenden Philipps II. Begann eine vehemente Rekatholisierung des Nordens, der Generalstaaten. Das heißt, es wurde dies versucht. Die Protestanten ließen es sich nicht gefallen und es begann das, was man den Abfall der Niederlande nennt. Goethes Drama Egmont handelt davon und die leider unvollendete Schilderung des Abfalls von Schiller. Von 1567 an, als der blutrünstige Herzog von Alba Statthalter wurde und mit 10.000 Mann alle Protestanten auszurotten versuchte, tobte ein Krieg mit wechselndem Glück, meist jedoch zugunsten der Protestanten. Die Hinrichtung der protestantischen Anführer, der Grafen Egmont und Horne, erregten europaweit Aufsehen und Sympathien für die Generalstaaten. Der tapfere Wilhelm von Oranien, ein Graf aus dem Geschlecht Nassau, war der geniale Anführer der protestantischen Niederländer, und nach einigen auch mit Hilfe Englands erfochtenen Siegen sagten sich die nördlichen Provinzen 1581 förmlich von Spanien los, kündigten dem König den Gehorsam und erklärten sich, was freilich zunächst völkerrechtlich nicht anerkannt wurde, für selbstständig und unabhängig. Der Sohn des inzwischen spanischen Meuchelmord zum Opfer gefallenen Wilhelms von Oranien, Moritz von Nassau, wurde zum erblichen Statthalter gewählt. Spanien musste einsehen, dass nichts mehr auszurichten war. Seine Mittel waren durch einen Staatsbankrott erschöpft, der trotz des amerikanischen Goldes eintrat, doch das ist eine ganz andere Geschichte, und es ließ fortan die Vereinigten Niederlande in Ruhe, die sich in der Folge durch rührigen, freizügigen Handel zum reichsten Land Europas entwickelten. Abgesehen davon, dass das, da die Niederlande theoretisch immer noch zum Reich gehörten, auch mehr oder weniger eine deutsche Angelegenheit war, war die Tatsache, dass ein kleines Land seinen Glauben gegen die gewaltigste katholische Monarchie ihrer Zeit erfolgreich verteidigt hatte, für die Protestanten ermunternd und eine Schreckensvision für die Katholiken. Zuletzt noch ein Wort zu einer Volksgruppe, die seltsame oder logischerweise von den Streitigkeiten zwischen den Konfessionen, wenngleich bescheidenen, Nutzen zog. Die Juden. Zwar blieb ihre Stellung als quasi leibeigene Kammerknechte des Kaisers unangetastet, offenbar waren Katholiken und Protestanten jedoch ausreichend mit Streit und Krieg gegeneinander beschäftigt, so dass sie das Judenproblem aus den Augen verloren. Die Juden zogen sich auch aus den großen Städten zurück, so etwa aus Nürnberg in das kleine Fürth, zogen überhaupt eher aufs Land, wo sie sich unauffällig verhielten und im Großen und Ganzen in Ruhe gelassen wurden. Zu Pogromen kam es fast nicht mehr, und so ging es den Juden so gut oder so schlecht wie der übrigen deutschen Bevölkerung. Eher schlecht, allerdings nicht, weil sie Juden waren, sondern weil es allen schlecht ging. Viertes Kapitel. Die Person Kaiser Rudolfs II., des ältesten Sohnes und erst 24 Jahre alt Nachfolgers Kaiser Maximilians II., ist von einer seltsam faszinierenden Gloriole umrankt, die seiner politischen Bedeutung nicht entspricht. Rudolf war das Kind einer Vetter-Cousine-Ehe, denn Maximilian II. Hatte eine Tochter Maria seines Onkels, Kaiser Karls V., geheiratet. Mag es die Inzucht, mag es das verhängnisvolle Erbgut jener Johanna der Wahnsinnigen in diesen beiden gewesen sein, jedenfalls zeigten sich schon bald bei Rudolf geisteskranke Züge, bei gleichzeitiger intellektueller Hochbegabung. Aus der Ehe Maximilians II. Mit Maria gingen 16 Kinder hervor. Keiner der 10 Söhne hatte Nachkommen, was vielleicht auch auf die genannten Erbanlagen zurückzuführen ist. Rudolf II. Verlegte, kaum dass er Kaiser war, seine Residenz nach Prag. Seine Brüder versorgte er nicht, wie sein Vater in der Generation zuvor, mit eigenen Landesteilen, was vernünftig war, um das Land nicht zu zersplittern, sondern er versorgte sie vielmehr durch Geldrenten. Dennoch regierte der nächst jüngere Bruder, Erzherzog Matthias, praktisch als Gouverneur in Ober- und Niederösterreich. Ein weiterer Bruder, Erzherzog Maximilian, der außerdem Hochmeister des geistlichen deutschen Ordens war, bekam die Regentschaft in Tirol. In der Steiermark regierte immer noch, kraft der Verfügung Ferdinands I., die steirische Linie, die eines Tages das ganze Erbe antreten sollte. Rudolf selbst kümmerte sich um nichts, weder um die Angelegenheit seiner Erblande noch gar um die des Reiches. Er zog sich in den Radzin, die Burg von Prag, zurück, widmete sich seinen kostbaren Sammlungen von Steinen und Goldschmiedearbeiten, sammelte eine wertvolle Bibliothek zusammen und legte prächtige Gärten an. Der Kaiser umgab sich mit Künstlern und Wissenschaftlern, so zog er zeitweilig die berühmtesten Astronomen seiner Zeit an seinen Hof, den lutherischen Dänen Tycho Brahe und Johannes Kepler. Berühmt ist seine Vorliebe für den italienischen Maler Giuseppe Acimboldo, 1527 bis 93, der ein Porträt des Kaisers in manieristischer Art schuf, Kopf und Oberkörper des Kaisers ganz aus Obst und Gemüse usw. so gebildet. Das Bild atmet nicht gerade kaiserliche Majestät, im Gegenteil. So kunstvoll die Manier ist, der Kaiser sieht in dem Bild eher aus wie ein geschmückter Ochse. Ich weiß nicht, ob viele Fürsten den Humor besessen hätten, sich so darstellen zu lassen. Im Übrigen verfiel der Kaiser zunehmend in Perioden schwermütiger, menschenfeindlicher Stimmung, abwechselnd mit Verfolgungs- und Größenwahn. Scharlatane, die ihre Chance nutzten, wimmelten um den Kaiser und nützten seine Lage aus. Nur wenn Rudolf irgendein Wort von Abdankung hörte, wurde er zum wütenden Berserker. In den letzten Jahren seines Lebens dürfte der Kaiser buchstäblich temporär geisteskrank gewesen sein. Da sich Rudolf II. Um die Angelegenheiten des Reiches nicht kümmerte, kam es zu der fatalen Konstellation, dass der auf Albrecht V. 1579 folgende Herzog Wilhelm V. von Bayern die Führung der katholischen Partei im Reich übernahm. Wilhelm hatte zwar das Verdienst, die schöne Michaelskirche in München erbauen lassen zu haben, ansonsten war er jedoch noch rigoroser katholisch als sein Vater und übrigens auch der gleiche Verschwender. Er war ganz und gar ein Werkzeug der Jesuiten und betrieb militant die Gegenreformation, und das rief, wie nicht anders zu erwarten, eine protestantische Reaktion hervor, die Gründung der Union. Diese Union wurde 1608 geschlossen. Federführend war der Kurfürst von der Pfalz. Später trat auch der Kurfürst von Brandenburg bei. Im Übrigen schlossen sich fast alle protestantischen Fürsten in der Union zusammen, daneben auch Reichsstädte Nürnberg, Ulm, Straßburg. Nur Kursachsen trat, obwohl protestantisch, nicht bei, blieb außerhalb, Kaiser und Habsburg treu, seltsam, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Selbst der Nachnachfolger jenes Judas von Meißen, Kurfürst Christian II., seit 1591, hielt offenbar das seinerzeitige Geschenk der Kurwürde in dankbar treuer Erinnerung. Die Union war, obwohl sie sich in ihrer Satzung, dem Vertrag von Anhausen, ständig auf die Reichsverfassung berief und sich als deren Schützer hinstellte, verfassungswidrig, hatte doch die goldene Bulle jedes Sonderbündnis verboten. Doch danach krähte kein Hahn mehr. Die Union war ein reines Verteidigungsbündnis. Die Protestanten waren ja nicht aggressiv. Gut, sie säkularisierten manches Kirchengut, das wie oft im Flickenteppich des Reiches inmitten ihres Bereiches lag. Im Übrigen wollte die Union nur den Frieden. Die katholische Seite allerdings sah die Union schon auf dem Eroberungszug in die Länder des alten Glaubens oder womöglich sogar über die Alpen nach Rom, um den Papst abzusetzen. So folgte daher 1609 die katholische Gegengründung zur Union, die Liga. Initiator und überhaupt die Seele des Ganzen war Herzog Maximilian von Bayern. Auf Wilhelm V., der 1597 abgedankt und sich quasi als Eremit zurückgezogen hatte, war dessen ältester Sohn, Herzog Maximilian, gefolgt. So katholisch wie sein Vater und Großvater und von großer Tatkraft und großem Ehrgeiz. Auch die Liga, im Übrigen straffer organisiert als die Union, behauptete nur ein Verteidigungsbündnis zu sein. Eine halbe Lüge. Der Liga traten die habsburgischen Fürsten, nicht aber der Kaiser, bei und nach alle katholischen Fürstbistümer, vor allem Kurmainz, Kurköln und Kurtrier. So standen sich also zwei jetzt auch institutionell gefestigte Lager gegenüber. Der Dreißigjährige Krieg war vorprogrammiert. Fünftes Kapitel. Wie wird man einen wahnsinnigen Kaiser los? Beim faulen Wenzel waren sich die Kurfürsten noch einig. Da gab es noch keinen Riss durchs Reich. Aber jetzt? Beim Kaiser, der sich als Gemüsekopf malen hatte lassen und der immer störrischer wurde. Franz Grillparzer hat diese Vorgänge, poetisch überhöht natürlich, in seinem vielleicht bedeutendsten Drama bearbeitet: Ein Bruderzwist in Habsburg. Wie erwähnt, kümmerte sich Kaiser Rudolf II. Um nichts außer um seine privaten Liebhabereien. Nur ein einziges Mal zeigte er Interesse und sogar so etwas wie einen Anflug von Tatkraft. Das war 1609 im jülich-klevischen Erbfolgestreit. Jülich und Kleve, dazu die Grafschaft Berg, waren ein ziemlich ausgedehntes Herzogtum links des Niederrheins. 1609 starb das dortige Herzoghaus mit Herzog Johann Wilhelm aus, dem heute noch unvergessenen Jan Wellem, der Düsseldorfer. Die komplizierte genealogische Verflechtung sei abgekürzt. Zwei Reichsfürsten erhoben Erbansprüche. Welcher der begründetere war, ist heute längst eine akademische Frage. Es waren zwei protestantische Fürstentümer, Kurpfalz und Kurbrandenburg. Sie standen sich zähnefletschend, obwohl in der protestantischen Union verbunden, gegenüber. Das freute die Katholiken. Und selbst der Kaiser wachte auf. Er verfügte, dass keiner der Erbansprüche berechtigt sei. Das Herzogtum werde sequestriert und erblich an Erzherzog Leopold, einen Vetter des Kaisers, Sohn des Erzherzogs Karl von Steiermark, übertragen. Sofort ließ der Kaiser diesen Erzherzog Leopold mit kaiserlichen Truppen und seinen Bruder Albrecht, den spanischen Gouverneur der Niederlande, mit spanischen Truppen in Jülich, Kleve und Berg einmarschieren. Da erinnerten sich doch die bisherigen Streithähne Brandenburg und Kurpfalz an ihre gemeinsamen protestantischen Interessen und eigentlich zumindest moralischen Verpflichtungen und einigten sich, vertrieben die Kaiserlichen und die Spanier nicht ganz, aber ein wenig, der Krieg versickerte, Pfalz und Brandenburg teilten sich das Erbe. Allerdings gab es noch Streit bis sage und schreibe 1666, bis die Teilung definitiv sanktioniert wurde. Kaiser Rudolf hatte allerdings, als kein schneller Erfolg eingetreten war, das Interesse verloren und war wieder in seine Trägheit versunken. Ein anderer innerdeutscher Streit, der viel Aufsehen erregte, ereignete sich schon früher und nötigte dem Kaiser kein Stirnrunzeln ab, obwohl es um handfeste katholische Interessen ging. Es war nämlich so, dass der Erzbischof und Kurfürst von Köln, Gebhard II. Von Mansfeld, 1583 zum evangelischen Glauben übertrat und sogleich heiratete. Eins der größten katholischen Gebiete im Rheinland schien verloren. Dazu, eine nicht auszudenkende Folge, eine weitere Kurstimme, so dass die Protestanten im Kurkollegium mit 4-3 die Mehrheit gehabt hätten. Den Kaiser, wie gesagt, juckte es nicht. Wohl aber den Herzog Wilhelm V. von Bayern, den Vorreiter der Gegenreformation. Erzbischof Gebhard II. Wurde vom Papst sofort abgesetzt und exkommuniziert. Herzog Wilhelm ließ seinen jüngsten Bruder Ernst zum Erzbischof Kurfürsten wählen. Gebhard aber wich nicht. Kurpfalz unterstützte ihn. Der Herzog von Bayern schickte seine Horden, auch damals schon wie später in Jülich marschierten Spanier aus den Niederlanden ein. Der Krieg endete mit der Erstürmung der Godesburg beim heutigen Bad Godesberg. Gebhard konnte sich nicht mehr halten und floh. Ernst blieb Kurfürst und das große Fürstbistum Köln katholisch. Der Kaiser sagte zu dem allen, stelle ich mir vor, so so, ja ja, und wandte sich seinen astronomischen Tafeln zu. Wie also wird man so einen Kaiser los? Auslöser seiner Absetzung waren zuletzt Vorgänge in Ungarn. Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge eine kurze Darstellung der ungarischen Verhältnisse, obwohl sie mit der deutschen Geschichte direkt nichts zu tun haben. Indirekt allerdings, wie man sehen wird, umso mehr, und zwar fatal. Der Habsburg verbliebene Teil Ungarns war sinniger und komischerweise ein Halbmond, der von der Adria über Westungarn, über die damals zu Ungarn zählende Slowakei bis halb nach Galizien reichte. Ein schmaler Halbmond. Das südliche und zentrale Ungarn, bis hin zur Stadt Gran, war türkische Provinz. Daneben gab es aber noch das Fürstentum Siebenbürgen, das eine Art Selbstständigkeit unter türkischer Oberhoheit genoss, ein Vasallenstaat, so wie auch weiter südöstlich Moldau und Walachei. Manche Christen waren unter dem türkischen Joch gar nicht so unglücklich. Warum? Der Islam ist intolerant, was seine Abgrenzung zu anderen Religionen betrifft. Sein nebenbei auch noch militanter Alleinseligmachungsanspruch ist sogar weit stärker als der katholische. Andersgläubige, die Giaur sind oder waren jedenfalls damals eigentlich nicht nur Menschen zweiter Klasse, sondern Vieh. Gerechterweise muss gesagt werden, dass es manchmal schon damals, wie auch heute in gewissen nicht-fundamentalistischen Kreisen, moderatere Ansichten gab. Tolerant allerdings war der Islam und war damit die osmanische Herrschaft der christlichen Bevölkerung gegenüber, was die Konfession des giauren Viehs betraf. Ob katholisch, protestantisch, griechisch-orthodox, kalvinistisch, das war dem Pascha völlig gleichgültig. Und so breitete sich der neue Glaube im türkischen Ungarn und in Siebenbürgen ungehindert aus, zum Leidwesen Roms natürlich. Es wurden gegenreformatorische Maßnahmen versucht, und das führte dazu, dass ein Magnat namens Stefan Boczkai sich zum Fürsten von Siebenbürgen aufschwang, kräftig unterstützt von den Türken, denn Boczkai wollte nicht weniger als das ganze habsburgische Ungarn unter türkischer Oberherrschaft mit Siebenbürgen vereinen und überall die Religionsfreiheit einführen, was ihm großen Zulauf brachte. Die Bewegung griff sogar gefährlich auf Böhmen und Mähren über. Doch Boczkai überschätzte seine Kräfte. Der Kaiser auf seiner Prager Burg blieb zwar untätig. Seine Brüder, Matthias und Maximilian der Deutschmeister, nämlich des deutschen Ordens Hochmeister, wiesen ihn militärisch jedoch in die Schranken. Dazu kam, dass die türkische Hilfe für Boczkai ausblieb. Die Türken waren seit einigen Niederlagen gegen Habsburg nach der vergeblichen Belagerung Wiens 1529 etwas geschwächt, noch mehr durch die verheerende Niederlage der türkischen Flotte im Oktober 1571 in der Seeschlacht von Lepanto an der westgriechischen Küste, bei der das Reich nicht beteiligt war. Es war ein Sieg der Vereinigten Flotten Spaniens, Venedigs, des Papstes und anderer italienischer Staaten. Befehligt wurde die christliche Flotte allerdings von einem, ja, soll man sagen, zumindest halben Deutschen, dem berühmten Don Juan d'Austria, einem Bastard, damals noch kein Schimpfwort, also einem unehelichen Sohn Kaiser Karls V. und der Regensburgerin Barbara Blomberg. Dazu kam, dass 1603 mit Sultan Ahmed I. ein geistig beschränkter, schwacher, wenngleich kunstliebender Herrscher den Thron bestiegen hatte. Nicht zuletzt waren die Türken mit Kriegen gegen die Perser am anderen Ende des Osmanischen Reiches beschäftigt, und das war auch ein Glaubenskrieg. Die Osmanen waren Sunniten, die Perser Schiiten. Ganz grob gesprochen, die Sunniten glauben außer an den Koran noch an spätere Überlieferungen und Auslegungen. Die Schiiten strikt nur an den Koran. Der Konflikt dauert, wie man heute im Irak sieht, immer noch an. Doch zurück zur Situation in Ungarn. Bocskai musste also zurückstecken. Kardinal Klesel, der Bischof von Wien, ein vernünftiger Mann, riet den Erzherzögen über den Kopf des Kaisers hinweg oder vielmehr hinter seinem Rücken, Frieden und Ausgleich mit den Aufständischen zu suchen und einen Waffenstillstand mit den Türken zu schließen. Beides geschah im Wiener Frieden von 1606 und im Vertrag von Svitvotorok im November 1606, und zwar im Großen und Ganzen auf der Basis des Status quo. Nur Bocskai bekam ein paar Landbrocken dazu. Der Vertrag von Svitvotorok, so genannt, weil er an der Mündung des kleinen Flusses Svitvo in die Donau ausgehandelt wurde, ist ein wichtiges Dokument. Für 20 Jahre sollten zwischen Türken und Habsburg die Waffen ruhen. Und, was bisher nicht so klar war, der Großsultan und Kalif des Osmanenreiches anerkannte den Kaiser als gleichberechtigt, nicht mehr als Obergiaurenhund. Das bedeutete nicht mehr und nicht weniger, als das zu erwarten war, die Türken hielten sich an den Vertrag, mit wenigen Ausnahmen, von denen im Folgenden noch die Rede sein muss. Nach Ablauf der 20 Jahre wurde der Vertrag verlängert, dann nochmals insgesamt 75 Jahre. All diese Verträge schloss Erzherzog Matthias im Namen und als Vertreter des Kaisers, ohne ihn allerdings vorher zu fragen. Rudolf II. Witterte, als er dann zwangsläufig davon erfuhr, denn er musste schließlich die Verträge ratifizieren, sofort Verrat, nämlich wieder einen Schritt Eigenmächtigkeit der Erzherzöge, um ihn zu entmachten. Er hatte nicht ganz Unrecht mit dem Verdacht. Doch konnte er die Zweckmäßigkeit der Friedensschlüsse nicht leugnen, und so ratifizierte er sie. Inzwischen hatten die Erzherzöge aus der Unhaltbarkeit der Situation heraus ein Geheimabkommen geschlossen, das besagte, dass Rudolf gestürzt, Matthias sein Nachfolger werden sollte. Rudolf klammerte sich an seinen Sessel, oder besser gesagt Thron, und kam, um sich zu halten, auf alle möglichen, zum Teil abwegigen Ideen. Er versuchte zunächst dadurch, seinen Sturz zu verhindern, dass er plötzlich keinen seiner Brüder, sondern seinen Vetter Ferdinand von Steiermark zum Nachfolger bestimmte, um so einen Keil zwischen die Verschwörer zu treiben. Es gelang ihm nicht. Daraufhin ließ er sich, denn er brauchte Geld und die Erzherzöge hatten ihm längst soweit möglich den Geldhahn abgedreht, von den böhmischen Ständen den ominösen, verhängnisvollen Majestätsbrief abkaufen. In diesem kaiserlichen Erlass wurden die böhmischen Protestanten in jeder Hinsicht den Katholiken gleichgestellt. Sie durften Kirchen bauen und Schulen einrichten, sie durften sogar Defensoren aus ihrer Mitte wählen, wenn ihre Rechte beschnitten werden sollten. Dieses kaiserliche Edikt erging am 9. Juli 1609. Die böhmischen Stände zahlten eine beträchtliche Summe. Nachdem Rudolf noch den aberwitzigen Plan gefasst hatte, ein Bündnis mit, sage und schreibe, der Protestantischen Union gegen seine Brüder zu schließen, marschierte Erzherzog Matthias mit einem Heer in Böhmen ein, besetzte Prag, wo er jubelnd begrüßt wurde, denn der Bevölkerung war der gespenstische Rabe auf dem Radzin oben längst unheimlich, selbst die Protestanten trauten ihm nicht mehr. Buchstäblich mit Waffengewalt, aber auch mit einer generösen Abfindung von 400.000 Gulden zwang Matthias endlich seinen Bruder zur Abdankung als König von Böhmen, zur Anerkennung von Matthias als Herrn über die habsburgischen Lande. Verbittert zog sich Rudolf zurück, starb schon ein Jahr danach, 1612. Nun wurde Matthias auch zum Kaiser gewählt. Soll die Schilderung der letzten Jahre Kaiser Rudolfs II. Nicht unvollständig bleiben, so muss eines Mannes gedacht werden, der als einer der wenigen Freunde des Kaisers sogar dessen restliches Leben nach der Abdankung begleitete und außerdem eine faszinierende Erscheinung war. Herzog Heinrich Julius von Braunschweig. Er war mehr Gelehrter als Fürst, beherrschte Latein, Griechisch und Hebräisch, war überhaupt weit über den Durchschnitt seiner Standesgenossen hinaus gebildet. Er war ein vorzüglicher Jurist und versuchte sich sogar als Architekt. Er war Protestant, wie nicht anders von einem norddeutschen Fürsten zu erwarten. Er war sogar protestantischer Fürstbischof von Halberstadt, einem der Bistümer, das sozusagen entkatholisiert worden war. Außerdem Herzog des welfisch-braunschweigischen Teilherzogtums Wolfenbüttel. Als Ende des 16. Jahrhunderts die berühmten englischen Komödianten auf den Kontinent kamen und unter anderem Shakespeare-Stücke, allerdings in stark verschnittener, zum Teil hanswurstiger Manier spielten, lud sie Heinrich Julius an seinen Hof ein und war von den Stücken so begeistert, dass er selbst nicht weniger als 11 Dramen verfasste. Der schönste Titel einer seiner Komödien soll dem Hörer nicht vorenthalten werden. Von Vincentio Ladislao Sacrapa von Mantua kämpfen zu Ross und Furs. 1607 hatte Heinrich Julius Ärger mit der Stadt Braunschweig und reiste nach Prag, um sich beim Kaiser persönlich zu beschweren, und blieb. Zwei verwandte Seelen hatten sich gefunden. Von der Alchemie bis zur Literatur, von der Astronomie bis zur Gartenbaukunst deckten sich die Interessen und Vorlieben von Kaiser und Herzog. Und nicht nur das. Der Kaiser ernannte Heinrich Julius, den Protestanten, zum Direktor des Geheimen Rates. Und von da an bis zur Entmachtung Rudolfs war Heinrich Julius rastlos für die Interessen des Kaisers tätig und immer um Ausgleich und möglichst friedliche Lösungen bemüht. Durchschlagenden Erfolg hatte er nicht. Aber manches bei den oben geschilderten Ereignissen wäre nicht so glimpflich abgelaufen ohne die mildernde Diplomatie von Heinrich Julius. Das Gerücht, wenn es denn nur ein Gerücht war, der Kaiser neige zum neuen Glauben, wolle gar übertreten, war natürlich auf die vertraute Stellung zurückzuführen, die der stets protestant gebliebene Herzog beim Kaiser bekleidete. Heinrich Julius blieb selbst nach dem Tod des kaiserlichen Freundes in Prag, starb jedoch schon 1613, ein Jahr nach seinem Herrn. Sechstes Kapitel. Die Historie ist voller Ironie. Der Friede mit dem Osmanischen Reich beseitigte, jedenfalls für längere Zeit, die Türkengefahr. Und damit jedoch auch das letzte einigende Band zwischen den evangelischen und katholischen Fürsten und Reichsständen. Das einigende Band, der gemeinsame Feind im Südosten. Es hatten ja immerhin im Notfall Reichsheere aus beiden Konfessionen gebildet werden können. Jetzt, da diese Gefahr vorerst beseitigt war, konnte man sich, zynisch gesagt, mit ganzer Kraft den inneren Religionsstreitigkeiten zuwenden. Insofern war, so grotesk das ist, jener Waffenstillstand von Sidvo Torok die Voraussetzung für den Dreißigjährigen Krieg. 1612 starb, wie erwähnt, der schon entmachtete und nur mehr als Schatten fungierende Kaiser Rudolf II. Im Juni des Jahres wurde dann nach einigem Hin und Her Erzherzog Matthias zum deutschen König und römischen Kaiser gewählt. Der von der ohne Zweifel farbigen Persönlichkeit Rudolfs II. Faszinierte Teil der Historiographie schildert Matthias als machtgierig und eitel. Die historischen Fakten seiner langen Regentschaft über die habsburgischen Länder beweisen, dass er nicht ohne politische Klugheit gewesen sein kann und alles andere als realitätsfern. Es ist schwer, und das gilt nicht nur für Kaiser Matthias, sondern für viele, vielleicht die meisten geschichtlichen Gestalten, ihre Persönlichkeit, das Innerste ihres Wesens, wirklich zu erfassen. Was hinterließen sie? Ihre politischen, militärischen, administrativen Entscheidungen, die Fakten also und deren Folgen und Briefe und Erlasse, Verfügungen und Gesetze, die von Sekretären, Hofräten und so fort abgefasst und formuliert waren. Was ging in der Seele, nur zum Beispiel von Kaiser Matthias, vor? Wer war er wirklich? Oder waren die Protagonisten der Weltgeschichte überhaupt seelenlos? Bloße Funktionen in der Maschinerie, die sie trieb und die sie trieben? Ohne privates Inneres? Mit Ausnahme vielleicht wie eben Kaiser Rudolf II., der sein Privatleben, seine Seele über seine politische Funktion stellte, mit dem Ergebnis, dass man ihn, milde gesagt, für einen Sonderling hielt. Doch zurück zu Kaiser Matthias. Seine lange Regierungszeit als Erzherzog in den österreichischen Ländern war schon Gegenstand der Erzählung. In seine kurze Regentschaft als römisch-deutscher Kaiser, 1612 bis 1619, Matthias starb am 20. März jenes Jahres, 62 Jahre alt, fiel das, was allgemein als Beginn des Dreißigjährigen Krieges betrachtet wird, der Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618, einem Mittwoch. Zur Vorgeschichte dieses Fenstersturzes und damit des Dreißigjährigen Krieges gehört die bereits bei der Kaiserwahl von Matthias 1612 virulent gewordene Frage der weiteren Nachfolge. Wie schon erwähnt, hatte Kaiser Maximilian II. Trotz seiner 10 Söhne keinen Enkel männlichen Stammes. Kaiser Rudolf II. War unverheiratet geblieben, hatte zwar mindestens einen Bastard, der natürlich für eine Nachfolge überhaupt nicht in Frage kam. Kaiser Matthias, auch der Sohn einer Vetter-Cousine-Ehe, hatte wiederum eine Cousine geheiratet und, kein Wunder, keine Kinder. Von den 1612 noch lebenden beiden Brüdern von Matthias kam Maximilian, der Deutschmeister, als Geistlicher im Bischofsrang für das weltliche Amt des Kaisers und Königs nicht in Betracht. Erzherzog Albrecht, der spanische Gouverneur der Niederlande war und übrigens dort ein maßvoller, toleranter Regent, verzichtete von vornherein, sodass als nächster Verwandter nur der Vetter Ferdinand blieb. Man erinnere sich, dass Kaiser Ferdinand I. die habsburgischen Lande teilte, wobei sein jüngster Sohn Karl die Steiermark erhielt, der starb 1590 und hinterließ seinen Anteil eben diesem Ferdinand, die Hoffnung sozusagen des Hauses Habsburg, wenn man von der spanischen Linie absieht. Und nicht nur das, die Hoffnung der katholischen Partei. Denn Ferdinand war nicht nur fromm, er war sozusagen wildkatholisch und wie Herzog Maximilian von Bayern ein zu allem entschlossener Vorkämpfer der Gegenreformation. Den Vetter Ferdinand also machte Kaiser Matthias 1617 zum König von Böhmen, 1618 auch von Ungarn. Er hätte ihn auch gern zum deutschen König und damit zum quasi automatischen Nachfolger als Kaiser wählen lassen. Doch da machten die evangelischen Kurfürsten nicht mit und hintertrieben die Wahl. Selbst die katholischen Reichsstände waren vergrätzt, weil Matthias 1617 sowohl die Protestantische Union als auch die katholische Liga verbot und auflöste. Verbieten und auflösen, das wäre eine vernünftige Sache gewesen, aber weder Union noch Liga kümmerten sich darum. So wenig Macht hatte das Wort eines Kaisers. Der Anführer der Liga, der ehrgeizige Herzog Maximilian von Bayern, war zwar so katholisch und gegenreformatorisch wie Erzherzog Ferdinand, ganz grün waren sich die beiden dennoch nicht. Bayern fürchtete stets die Übermacht der Habsburger im katholischen Teil des Reiches. Und die Lokalinteressen gingen nicht nur hier, allemal über die gemeinsame konfessionelle Überzeugung. Mitteleuropa nach dem Dreißigjährigen Krieg. Erstes Kapitel. Erzherzog Ferdinand von Steiermark, nun seit 1617 König von Böhmen, wird als freundlich und liebenswürdig im persönlichen Umgang beschrieben, von kleiner gedrungener Gestalt, eher nüchtern als fantasievoll, fleißig. Prägend für sein Leben war die Erziehung, die ihm seine überaus strenge katholische Mutter, Maria, Schwester Herzog Wilhelms V. von Bayern, angedeihen ließ. durch die Jesuiten in Ingolstadt. Wenn das Wort »er sei päpstlicher als der Papst« im weiteren Wortsinn auf jemanden gepasst hat, dann auf Ferdinand, dessen, wie es auch heißt, im Grunde weichen Charakter die Jesuiten in unduldsame Richtung lenkten. Als junger Mann legte er in einer Loreto-Kapelle der Mutter Gottes das feierliche Gelübde ab, den Katholizismus um jeden Preis wieder zur einzigen Konfession im Reich zu machen, den Protestantismus auszurotten. Wohlgemerkt, er tat nicht das Gelübde, dies nach Kräften zu versuchen. Er gelobte sozusagen schon den Erfolg. Zeit seines Lebens fühlte er sich an dieses Gelübde gebunden. Interessanter und bezeichnenderweise legte Ferdinand dieses Gelübde nicht gegenüber Gott, sondern gegenüber der Mutter Gottes ab. Warum? War den Katholiken damals Gott nicht katholisch genug? Von katholischen Theologen konnte wohl kaum geleugnet werden, dass ihr Gott auch der Luthers und der Menschen neuen Glaubens war, der Gott, der sich durch Jesus Christus geoffenbart hatte, der den Erlöser gesandt hatte. War also Gott nicht katholisch genug? Zwar missachteten die Protestanten, missachtete schon gar Luther nicht die Hochachtung der Mutter Jesu, jener armen Frau, die so viel zu erleiden hatte, aber die exzessive katholische Marienverehrung machten die Protestanten nicht mit. Maria, die Mutter Jesu, war also in den Augen der katholischen Theologen sozusagen eindeutig katholisch, eindeutiger als Gott, und so wurde im Zug der Gegenreformation speziell die Marienverehrung, das theologische Banner, das vorangetragen wurde. Die Verehrung der Gottesmutter nahm, es ist nicht anders zu sagen und man verzeihe mir das Wort, Züge der Verehrung einer Halbgöttin an. In der Tat gab es und gibt es noch extrem katholische Bestrebungen, Maria allen Ernstes zur vierten Person der Dreifaltigkeit zu erheben. Dass man mit dieser vehementen, wenn man die vielen Gnadenbilder bedenkt, götzendienstartigen Verehrung der wahren Mutter Gottes und ihrem Anteil an der Erlösung nicht gerecht wird, scheint mir sicher. Und wenn die katholischen, oder besser gesagt auf katholischer Seite kämpfenden Landsknechtshorden das Bild Mariens auf ihrer Fahne vorantrugen bei ihren Raub-, Brand- und Kriegszügen, so war das nichts anderes als lästerlich. Der junge Ferdinand legte nun also sein, erkannte er das nicht, unerfüllbares Gelübde nicht vor Gott, sondern vor einem Bilde der Gottesmutter ab. Er verfolgte dann auch in seinen zunächst angestammten Erbländern Steiermark, Kärnten, Krain den Protestantismus rigoros. Er ließ protestantische Schulen und Kirchen schließen, den Gottesdienst verbieten und so weiter. Zwangsmaßnahmen und Verfolgungen, Schikanen aller Art, selbst Todesstrafen trafen die Protestanten. Wer beim neuen Glauben bleiben wollte, musste auswandern, meist ins Elend, was ja im ursprünglichen Wortsinn »in fremdem Land befindlich« bedeutet. Als Ferdinand dann 1617 auch König von Böhmen wurde, versuchte er dort ein Gleiches. Doch das ließen sich die böhmischen Protestanten, die Mehrzahl der Bevölkerung inzwischen, nicht gefallen, und es gab ja schließlich den Majestätsbrief Rudolfs II. Von 1609, der die freie Religionsausübung gestattete. König, noch erst König, Kaiser erst später, Ferdinand, erklärte, sich nicht an den Majestätsbrief gebunden zu fühlen, zerriss ihn sogar eigenhändig und rekatholisierte fröhlich weiter. Da versammelten sich die böhmischen Stände, um den königlichen Statthaltern gegenüber ihre Rechte zu verteidigen. So standen sich an jenem 23. Mai 1618 in der Burg von Prag die Vertreter der Stände, größtenteils protestantische Adlige, und die beiden kaiserlich-königlichen Gouverneure Martinitz und Slavata gegenüber. Die Standpunkte verhärteten sich. Es kam zum Wortwechsel, zum Streit, und zum Schluss warfen die Ständevertreter die Räte Martinitz und Slavata und gleich auch den nur zur Protokollierung anwesenden Sekretär Fabricius zum Fenster hinaus. Diese, wie es damals hieß, Defenestrierung war beileibe kein Mordversuch, sondern das abschließende Zeichen für das Ende der Debatte. Martinitz, Slavata und der Sekretär Fabricius überlebten den Sturz auch glimpflich, denn sie fielen auf einen Misthaufen. keine Erfindung, sondern ein Jux, den sich die Geschichte erlaubte. Später wurde Fabricius wegen seiner unschuldig ausgestandenen Leiden und Schrecken geadelt, sinnigerweise mit dem Prädikat von hohen Fall. Aber, und das war nun der Ernst der Sache, die Revolte gegen den König war da. Doch es kam noch besser oder schlimmer, je nachdem. Am 26. August des folgenden Jahres, 1619, versammelten sich die böhmischen Stände abermals, und diesmal taten sie nichts weniger, als den König, nämlich Ferdinand, den Habsburger, für abgesetzt zu erklären und gleichzeitig einen protestantischen Fürsten, nämlich den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, der das Oberhaupt der protestantischen Union war, zum neuen König zu wählen. Durften das die Stände? Böhmen war in der Tat ein Wahlkönigreich, und der Umkehrschluss dürfte zulässig sein. Wenn die Stände den König zu wählen befugt sind, dann dürfen und können sie ihn auch absetzen. Damit wäre die Wahl des Pfälzers staatsrechtlich legitim gewesen. Eine akademische Frage schon damals. Zwei Tage danach, am 28. August 1619, war Kaiserwahl. Denn wie erwähnt, im März war der alte, schon länger kränkelnde Kaiser Matthias gestorben. Die Kurfürsten wählten nun doch, sie hatten es zu Matthias Zeiten ja schon einmal abgelehnt gehabt, Ferdinand zum deutschen König, womit er nach neuer Übung seit Maximilian I. auch erwählter römischer Kaiser wurde, Ferdinand II. Seltsamerweise stimmte auch Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz für Ferdinand. Wollte er gut Wetter herbeiführen? Der Kurfürst zögerte auch längere Zeit, ob er die böhmische Krone annehmen solle, denn dass dies Krieg bedeutete, war Friedrich klar. Doch er vertraute letzten Endes auf die protestantische Union und auf seinen Schwiegervater, König Jakob I. von England. So hoch hatte der Pfälzer hinaufgeheiratet. Elisabeth Stuart, eine Enkelin der Maria Stuart, dies nebenbei. So nahm also Friedrich die Wenzelskrone an, ging nach Prag und wurde am 4. November 1619 gekrönt. Friedrich, nun Kurfürst von der Pfalz und König von Böhmen, war jung, 23 Jahre alt. Außerdem war er vergnügungssüchtig und offenbar ohne politischen Blick. In Prag vertrödelte er die Zeit mit Lustbarkeiten, während die katholische Seite rüstete. Kaiser Ferdinand II. Und Herzog Maximilian von Bayern, der Hauptmann der katholischen Liga, stellten ihre Partikularinteressen hintan und verbündeten sich zum Kampf um die Religion. Der Kaiser musste allerdings dem Herzog einige Zugeständnisse machen, vom Wichtigsten wird bald die Rede sein. Die Neutralität Kursachsens erkaufte sich der Kaiser durch die Abtretung der bisher böhmischen Lausitz, die so bis heute sächsisch bleiben sollte. Der leichtsinnige König Friedrich in Prag hatte sich böse verrechnet. Sein englischer Schwiegervater dachte nicht im Traum daran, sich die Finger in einem Krieg auf dem Kontinent zu verbrennen. Und die protestantische Union ließ Friedrich fallen. Im Vertrag von Ulm im Juli 1620 sagte die Union zu, sich nicht in die böhmischen Angelegenheiten zu mischen. Offenbar war ihnen die Unterstützung eines Abenteurers, wie Friedrich nun dastand, zu kostspielig. So konnte ein kaiserliches Heer in Böhmen einmarschieren, und am 8. November 1620 brachte es dem Heer König Friedrichs in der Schlacht am Weißen Berge bei Prag eine vernichtende Niederlage bei. Friedrich musste fliehen. Wohin? Davon gleich mehreres. Der Feldherr des kaiserlich-ligistischen Heeres war Johann Zerklaas Graf von Tilly, dessen Name von jetzt an in dieser Erzählung noch öfter auftauchen wird. Tilly, ein streng katholischer Adliger aus dem spanisch-niederländischen Brabant, war damals schon über 60 Jahre alt, ein altgedienter Oberst und General, seit 1610 von Maximilian von Bayern mit der Reorganisation des bayerischen Heeres betraut und nun, seit 1619, Feldmarschall der katholischen Liga. In Böhmen, Mähren und, man darf nicht vergessen, dass dieses Land bis ins 18. Jahrhundert zu Böhmen gehörte, Schlesien, wurde nun die Rekatholisierung mit allen erdenklichen Mitteln durchgesetzt. Schonungslose Enteignungen, Hinrichtungen, Verbannungen. Ob aus den Protestanten, die da zwangsweise in die Messe geführt wurden, gute Katholiken erwuchsen? Das wussten auch die Jesuiten, dass Glaube weder aufgezwungen noch mit Gewalt unterdrückt werden kann. Doch sie bemächtigten sich ja der Schulen und überhaupt der Erziehung und rechneten also mit der nächsten Generation. Manchem, möchte mir scheinen, dürfte es in dem ganzen Hin und Her mit der Zeit schon gleichgültig gewesen sein, was er glauben musste oder durfte, wenn er nur in Ruhe gelassen wurde, was selten genug der Fall war. Nach der Schlacht am Weißen Berge marschierte Tilly mit dem Ligaheer in die Kurpfalz, um auch dieses Land wieder katholisch zu machen. Gleichzeitig rückte der spanische Condottiere Spinola, ein gebürtiger Genuese, mit 23.000 Mann von den spanischen Niederlanden kommend in die Pfalz vor und hauste dort mit Mord und Brand, musste allerdings 1621 wieder abziehen, weil er in den Niederlanden im Krieg gegen die protestantischen Nordprovinzen gebraucht wurde. Friedrich von der Pfalz, den man bald spöttisch den Winterkönig nannte, weil er nur einen Winter lang König war, was nicht stimmte, immerhin hielt er sich auch noch einen Sommer, aber der Name blieb, war nicht ganz ohne Bundesgenossen. Dennoch musste er nach Holland fliehen, hoffend, dass diese Bundesgenossen ihm die Pfalz zurückerobern würden. Die Bundesgenossen waren der Markgraf von Baden-Durlach, Graf Ernst von Mansfeld und Herzog Christian von Braunschweig, ein weit entfernter Verwandter jenes Freundes Rudolfs II. Es war jedoch kein Geld da. Und so kam es in den Armeen, die den Pfälzer unterstützten, zu dem verheerenden Grundsatz, der dann den ganzen Krieg über gelten sollte: Der Krieg ernährt den Krieg. Das hieß, die Armeen, diese bunten Haufen von Landsknechten, immer gefolgt von Horden von Dirnen, Bettlern, Gauklern, fahrenden Händlern, fraßen alles kahl dort, wo sie durchkamen, hinterließen eine Wüste und die Bevölkerung dem Hungertod. Wie es bei so einem Heer zuging, zeigt weniger das idealisierende Wallensteins Lager Schillers als Bertolt Brechts Drama »Mutter Courage und ihre Kinder«, das auf Grimmelshausens Roman von der Erzbetrügerin und Landstürzerin Courage beruht. Ein Landstürzer war ebenso ein Gelegenheitsgauner, der im Gefolge eines Heeres auch noch seine Brosamen aufglauben wollte. Auch Heimito von Doderers Roman »Ein Umweg« schildert, wenngleich erfunden, so doch realistisch, wie die Soldateska wütete. Der harmloseste Scherz war noch das Tulpenmachen. Das heißt, die Landsknechte fingen die auf dem Feld arbeitenden Frauen und Mädchen ein und zogen ihnen vom Gürtel an den Rock über den Kopf und banden ihn oben mit den Händen zusammen. So sahen sie aus wie große Tulpen. Und vor allem, Unterwäsche war bei den Bauern nicht bekannt und die Tulpen hüpften dann also vom Gürtel abwärts splitternackt, schreiend und hilflos zum Gaudium der Soldaten herum. Weniger harmlos ging es zu, wenn ein Bauer, ein Dorf, das Vieh, die Getreidevorräte, das Geld nicht herausrücken wollte. Dann ging es ans Bauchaufschlitzen und Niederbrennen, gnadenlos und ohne Frage danach, ob katholisch oder protestantisch. Der Krieg ernährt den Krieg. Zunächst schienen die Bundesgenossen Friedrichs Erfolg zu haben, und der Winterkönig rechnete schon damit, dass er in die Pfalz zurückkehren könne. Mansfeld und der Markgraf hatten ihre Armeen vereinigt und schlugen Tillys Ligaheer am 27. April 1622 bei Wiesloch, trennten sich dann jedoch, denn für zwei Armeen war nicht genug zum Rauben da. So konnte Tilly die Armee des Markgrafen schon wenige Tage später, am 6. Mai, bei Wimpfen erledigen, um einen schönen militärischen Ausdruck zu gebrauchen. Und am 20. Juni schlug Tilly den Herzog von Braunschweig bei Höchst, bei Frankfurt. Mansfelds Heer hatte sich schon vorher aufgelöst, und nun entließ der Winterkönig seine Bundesgenossen förmlich aus seinem Dienst und gab seine Sache für verloren. Auf dem Reichstag zu Regensburg, am 23. Februar 1623, als der Krieg zu Ende schien, erklärte der Kaiser, gegen den Widerspruch der Kurfürsten von Sachsen und von Brandenburg, den ohne dies längst förmlich geächteten Friedrich für abgesetzt und der Kurwürde verlustig. Und die ehemals pfälzische Kurwürde bekam, das war das Versprechen damals gewesen, der Herzog, nunmehr Kurfürst von Bayern, Maximilian I. Der Ex-Kurfürst Friedrich unterwarf sich nun kleinmütig dem Kaiser, ergab sich in dessen Gnade. Sie wurde ihm zuteil, er wurde nämlich nicht umgebracht. Als Aufenthalt wurde ihm Mainz zugewiesen, wo er 1634 starb, gerade 36 Jahre alt. Zweites Kapitel. Im Jahr 1623 glaubten Kaiser Ferdinand II., Kurfürst Maximilian von Bayern und die Liga, der Krieg sei gewonnen. In allen Gebieten, in denen die Truppen der Liga standen, setzte eine vehemente Rekatholisierung ein, sogar schon in so tief protestantischen Bereichen wie Niedersachsen. Bistümer, Abteien, Klöster, Kirchen wurden wieder dem alten Glauben restituiert. Hatte Ferdinand das Gefühl, sein Loreto-Gelübde erfüllt zu haben? Doch in der Liga knirschte es, genauer gesagt, zwischen dem Kaiser und Bayern. Kaum war oder schien wenigstens der gemeinsame Feind besiegt, kamen die Rivalitäten wieder hervor. Dem Kaiser, der sozusagen kein eigenes Heer hatte, sondern nur an der Liga beteiligt war, wurde der Kurfürst von Bayern als Chef der Liga, ein in der Tat denkwürdiges Überkreuzverhältnis, zu mächtig. Der Kaiser hatte außerdem dem Kurfürsten schon 1620/21 ganz Oberösterreich als Ausgleich für die schuldig gebliebenen Beiträge zu den Kriegskassen der Liga verpfändet. Das heißt, bayerische Truppen besetzten das Land und der Kurfürst kassierte die Steuern. Kassierte nicht nur, sondern presste das Land bis auf den letzten Blutstropfen aus. Dazu kam eine rigorose Rekatholisierung der immer noch zum Teil heimlich lutherischen Bevölkerung. Der fremde Druck wurde so groß, dass 1625, genau 100 Jahre nach jenem Bauernkrieg, von dem bereits erzählt wurde, ein Aufstand der oberösterreichischen Bauern ausbrach, die die Bayern schlugen, wo sie sie trafen. Der blutsaugerische bayerische Statthalter Graf Herberstorf musste sich nach Linz zurückziehen, wo die Bauern ihn belagerten. Doch der Kurfürst schickte ein Entsatzheer, und dagegen kamen die schlecht bewaffneten, ungeschickten Bauernheere nicht mehr auf. Zuletzt am 15. November 1626 kam es bei Pinsdorf nicht zur Schlacht, sondern zum Abschlachten der Bauern. Danach übten die Bayern blutige Rache. Alle Rädelsführer, derer man habhaft wurde, wurden hingerichtet. Friedhofsruhe im Land. Der Kaiser sah tatenlos zu, wie diejenigen, die ja eigentlich seine Untertanen waren, geknechtet wurden. Dem Kurfürsten Maximilian wurde auf diese Weise das Land dann doch als zu unruhig verleidet, und er gab es 1628 dem Kaiser zurück, bekam dafür aus der Konkursmasse der Kurpfalz die sogenannte Oberpfalz, heute noch einer der Regierungsbezirke Bayerns. Wie erwähnt, passte dem Kaiser das sozusagen unnatürliche Verhältnis zum Kurfürsten längst nicht mehr, dass er, der Kaiser und Herr, quasi Untergebener des Kurfürsten als des Chefs der Liga war. Ferdinand stellte also ein eigenes Heer auf, so dass ab jetzt zwei Heere das Land verwüsten konnten. Und zum Generalissimus dieses Heeres ernannte Ferdinand den Mann, dessen Namen man, und nicht nur wegen Schillers Dramen, sogleich mit der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges verbindet, Wallenstein. Albrecht Wenzel Eusebius von eigentlich Waldstein, aber in der Geschichtsschreibung immer Wallenstein genannt, stammte aus kleinem böhmischen evangelischen Adel. Den ganzen zwiespältigen Charakter Wallensteins im Umfang dieser Erzählung zu schildern ist unmöglich, zumal in der Tat vieles dunkel ist in den Handlungen und Meinungen dieses Mannes. Er diente als Edelknabe, später als Kämmerer des Erzherzogs Matthias, dann des Erzherzogs Ferdinand, des späteren Kaisers. Noch vor 1606, er war 1583 geboren, trat er zum Katholizismus über Und die Jesuiten dankten ihm diesen Schritt durch die Vermittlung einer Heirat mit einer immens reichen, adligen Witwe, die dann auch bald starb und ihren Reichtum ihrem Mann hinterließ. Wallenstein war nicht nur Feldherr und vielleicht nicht einmal in erster Linie Soldat. Er war vor allem ein höchst geschickter Geschäftsmann. Er verstand es, das Erbe jener Witwe zu mehren, wodurch ist bis heute unklar, ganz lautere Mittel und Wege waren es nicht. Er kaufte Grundbesitz, rundete ab und besaß endlich in Böhmen um die Herrschaften Friedland und Reichenberg 50 kleinere Grundherrschaften, die der Kaiser 1623 zum Fürstentum Friedland erhob. Ab jetzt war also Wallenstein Fürst. Schon vorher hatte Wallenstein den Kaiser nicht so sehr durch eigene militärische Taten als durch kräftige, auch finanzielle Hilfe bei der Aufstellung neuer Truppen unterstützt. Bis 1625 war Wallenstein im Auf und Ab des Krieges nicht hervorgetreten, doch jetzt ernannte der Kaiser ihn, den er gleichzeitig zum Herzog von Friedland erhob, zum Generalissimus der neuen kaiserlichen Armee. Auch eine Ironie der Historie, dass einer der gewaltigsten Krieger jener Zeit von da ab Friedland hieß. Dass der Kaiser 1625 eine zweite Armee rekrutierte, hatte auch einen anderen Grund. Dazu muss weiter ausgeholt werden. In Frankreich regierte König Ludwig XIII. Es herrschte jedoch sein allmächtiger Minister, Kardinal Richelieu. Man möchte meinen, dass Richelieu, Kirchenfürst der römisch-katholischen Kirche, von ganzem Herzen die Sache der katholischen Seite in Deutschland, also den Kaiser und die Liga, unterstützt hätte. Weit gefehlt. Richelieu gingen die französischen Machtinteressen vor seinem Glauben, und offenbar konnte er das ohne weiteres mit seinem Gewissen vereinen. Und die französischen Machtinteressen waren geprägt von der Furcht vor der habsburgischen Einkreisung. Im Süden das habsburgische Spanien, im Norden die habsburgischen spanischen Niederlande und nun im Osten ein siegreicher habsburgischer Kaiser. Zunächst hielt sich Richelieu bedeckt. Er intrigierte nur im großen Stil. Der Allianzvertrag von Den Haag vom 29. November 1625 kam auf seine Vermittlung zustande, eine Allianz zwischen den evangelischen Generalstaaten, also den freien nördlichen Niederlanden, England und Dänemark. Es war das erste Mal, dass die durch ihre liberale Politik, Freizügigkeit und Toleranz, aber auch guten kaufmännischen Sinn, reich und mächtig gewordenen Niederlande, die Generalstaaten, auf den Plan der großen Politik traten. Ihr Interesse war, der drohenden Ausbreitung der Rekatholisierung im benachbarten Norddeutschland einen Riegel vorzuschieben. Das Interesse Englands war ähnlich. Der dänische König Christian IV. War als Herzog von Holstein Reichsfürst. Er musste um den neuen Glauben in seinem Herzogtum fürchten. Außerdem strebte er die territoriale Abgrenzung seines Herzogtums durch Aufsaugen einiger katholischer Stifte an. Es sind eben immer mehrere Interessen gebündelt. Man wird dem im Lauf der Erzählung noch mehrmals begegnen. Hauptstreiter sozusagen war der König von Dänemark, der ein Heer von 30.000 Fußsoldaten und 8.000 Reitern aufzustellen sich verpflichtete. England und die Generalstaaten verpflichteten sich zu Geldzahlungen, beträchtliche Summen. Und so kam es zum Krieg, oder besser gesagt zur Fortsetzung des eben zu Ende gegangen geglaubten Krieges. Die dänischen Truppen führten die schon erwähnten Generäle des Winterkönigs an, der Graf von Mansfeld und Herzog Christian von Braunschweig. Es wurde ein Desaster für die Evangelischen. Wallenstein schlug Mansfeld im April 1626 an der Dessauer Brücke und vernichtete dessen Heer. Mansfeld musste fliehen, bis ins halbtürkische Siebenbürgen, wo er bald danach starb. Im August des Jahres schlug Tilly mit der Liga-Armee das dänisch-holsteinische Heer bei Lutter am Barenberge, im Braunschweigischen, womit also die Allianz von Den Haag ein Schlag ins Wasser wurde. Wallenstein und Tilly besetzten und verheerten ganz Norddeutschland und sogar das ganze festländische Dänemark bis nach Jütland hinauf. Aber nun gerieten die Pläne des Kaisers ins Größenwahnsinnige. Und auch Wallenstein scheint für den Moment seine nüchterne Einschätzung der Proportionen verloren zu haben. Der Kaiser setzte die beiden gemeinsam regierenden, renitenten Herzöge von Mecklenburg ab und machte Wallenstein zum Herzog von Mecklenburg, zum Reichsfürsten. Gleichzeitig ernannte er ihn zum General des Baltischen und des Ozeanischen Meeres, das heißt zum Admiral einer kaiserlichen Flotte, die es noch gar nicht gab und nie geben sollte. Der Kaiser wollte, dass Wallenstein so eine Flotte bauen lasse, damit das Baltische Meer, also die Ostsee, beherrscht werden und der dänische und niederländische Ostseehandel, das Rückgrat des Reichtums der Generalstaaten, unterbunden werden kann. Da machten allerdings die mächtigen und reichen Hansestädte nicht mit. Natürlich, weil sie um ihren Anteil des Gewinns fürchteten. Als Wallenstein eine der aufmüpfigen Städte, nämlich Stralsund in Pommern, knacken wollte, biss er sich die Zähne aus. Von Mai bis August belagerte Wallenstein die Hansestadt, und das kostete ihn 12.000 Mann. Er musste unverrichteter Dinge abziehen. Der Kaiser sah nun seine hochfliegenden Flottenpläne davonflattern. Wallenstein konnte ihn dazu bewegen, mit Dänemark Frieden zu schließen. Mit den Generalstaaten und England war man nicht im Krieg, nicht direkt, denn die beiden zahlten ja nur. So kam am 12. Mai 1629 der Friede von Lübeck zustande, den eigentlich schon fast selbstherrlich der Reichsfürst Wallenstein schloss. Die Bedingungen waren so, dass die Liga und die Kaiserlichen Dänemark räumten, dass König Christian IV. Holstein zurückbekam und sich dafür verpflichtete, sich nicht mehr in deutsche Angelegenheiten einzumischen. Also alles eigentlich wie zuvor. Nun wandte sich Kaiser Ferdinand wieder verschärft der Gegenreformation zu, der Rekatholisierung, dort, wo er konnte. Er erließ am 26. März 1629 ein scharfes Restitutionsedikt, das kurz und vereinfacht gesagt den Protestanten befahl, sofort katholisch zu werden. Sonst, für dieses Sonst aber, bedurfte der Kaiser auch der Hilfe der Liga, und die verweigerte ihm Kurfürst Maximilian von Bayern. Dem war nämlich Wallenstein zu selbstherrlich geworden. In der Tat ja, dem Kaiser schon über den Kopf gewachsen. Es wurde gemunkelt, Wallenstein strebe nach der böhmischen Krone. Überhaupt, selbst katholische Reichsstände betrachteten den Emporkömmling aus dem Nichts, der nun sogar Reichsfürst war, mit Misstrauen. Neid mochte auch eine Rolle gespielt haben. Auf dem Kurfürstentag zu Regensburg im August 1630 verlangten sie kategorisch vom Kaiser die Entlassung Wallensteins. Der ja immer schon außer in Glaubensdingen wankelmütige Ferdinand gab nach. Und es gab noch einen Grund für den Kaiser nachzugeben, die Eitelkeit. Die Kurfürsten hätten nämlich sonst nicht des Kaisers ältesten Sohn Ferdinand III. Zum deutschen König und somit Nachfolger in der Kaiserwürde gewählt. Die Kaiserwürde, längst nur noch eitel, sollte bei Habsburg bleiben. Wallenstein hatte zu der Zeit sein Hauptquartier in Memmingen aufgeschlagen. Die kaiserlichen Räte Questenberg und Werdenberg wurden dorthin gesandt, um dem Generalissimus die Entlassungsurkunde zu überreichen. Sie fanden einen gefassten Wallenstein vor, der ihnen nur sein Horoskop zeigte. Auch er war sternengläubig und sagte, dass alles schon da drin stehe, dass der Kurfürst von Bayern dem Kaiser im Nacken sitze und dass er, Wallenstein, dem Kaiser gehorsam sei und das Kommando niederlege. Daraufhin zog er sich auf seine Güter in Friedland zurück und widmete sich vermutlich wieder seinen Geldgeschäften. Der Zeitpunkt der Entlassung seines genialen Feldherrn hätte für den Kaiser nicht ungünstiger sein können. Denn sozusagen im gleichen Augenblick trat der andere, dessen Namen man sogleich mit dem Dreißigjährigen Krieg verbindet, auf den Plan: Gustav Adolf. Drittes Kapitel. Seit 1523 regierte in Schweden das Haus Vasa, seit 1611 der fünfte König dieser Dynastie, Gustav II. Adolf. Die Schweden zählen, wie manche anderen auch, nur den ersten Vornamen bei der römischen Nummerierung. Die Vasas waren evangelisch. Nur Gustav Adolfs Vetter, König Sigismund III. Vasa von Polen, war katholisch. Es soll und kann hier nicht der polnisch-schwedische Konflikt, der Streit zwischen den Vettern dargestellt werden. Das gehört nicht zur deutschen Geschichte. Nur so viel sei hier vorausgeschickt, dass Sigismund von Polen auch König von Schweden werden und das Land rekatholisieren wollte. Und dass andererseits Gustav Adolf seine Herrschaft über die Ostsee durch einen Brückenkopf und Landgewinn auf dem gegenüberliegenden deutschen Ufer anstrebte. Gustav Adolf, 1594 geboren, war ein hervorragender Regent, reformierte die Finanzen des Landes und überhaupt die Verwaltung und schuf ein wohlorganisiertes, diszipliniertes Heer, das kein so zusammengewürfelter Landsknechtshaufen war wie die Armeen Tillys oder Wallensteins. Schon einige Jahre zuvor hatten protestantische Reichsstände, so die von Wallenstein vertriebenen Herzöge von Mecklenburg, den schwedischen König um des Glaubens willen zu Hilfe gerufen. Bei der Belagerung von Stralsund hatte er die Hansestadt unterstützt. Vielmehr konnte er zu der Zeit nicht helfen, weil er sich selbst mit Polen im Krieg befand. In dieser Situation witterte Kardinal Richelieu die Chance, den Schlag ins Wasser durch die Allianz von Den Haag wettzumachen. Richelieu vermittelte durch zähe Verhandlungen einen 6-jährigen Frieden zwischen Polen und Schweden und sicherte außerdem im Vertrag von Bärwalde starke finanzielle Unterstützung zu. Interessanterweise war in dem Vertrag auch vereinbart, dass die Liga und Maximilian von Bayern in Ruhe gelassen werden sollen, sofern sie selbst Neutralität bewahren. Der Vertrag, in dem Frankreich wiederum im Hintergrund die Fäden zog, richtete sich also nur gegen Habsburg und hatte das Ziel eines römisch-katholischen Kardinals, einen Keil zwischen die wichtigsten Exponenten der Gegenreformation, Habsburg und Bayern, zu treiben. Am 4. Juli 1630 landete der junge, strahlende Schwedenkönig, er war 36 Jahre alt, mit 15.000 Mann auf der pommerschen Insel Usedom. Damit begann der dritte Abschnitt des Dreißigjährigen Krieges. In einem Manifest forderte Gustav Adolf die protestantischen deutschen Fürsten und Reichsstände auf, sich ihm anzuschließen. Das Manifest hatte wenig Erfolg, weil zwei wichtige Länder, nämlich Kurbrandenburg und Kursachsen, sich aus dem Konflikt heraushalten wollten. Gustav Adolf war wenig bekümmert, eroberte Mecklenburg und Pommern und trieb die Kaiserlichen bis an die Elbe zurück. Tilly, der nun anstelle von Wallenstein zum Generalissimus aller Ligatruppen und der kaiserlichen Armee ernannt worden war, zog Gustav Adolf entgegen, belagerte und zerstörte in brutalster Weise die Stadt Magdeburg und brach dann, die Neutralität Sachsens nicht achtend, dort mit seinem Heer ein. Dies und das schreckliche Schicksal Magdeburgs brachte nun doch die deutschen Protestanten auf und trieb sie förmlich an die Seite Schwedens. Sogar Kursachsen vergaß, vorübergehend, seine Dankbarkeit und Anhänglichkeit an das Kaiserhaus. Das vereinigte schwedisch-kursächsische Heer unter Gustav Adolfs Kommando schlug dann am 17. September 1631 bei Breitenfeld bei Leipzig Tilly so vernichtend, dass vom kaiserlichen und ligistischen Heer nur Trümmer übrig blieben, die nach Süden flohen. Nun folgte Gustav Adolfs Siegeszug durch das Reich. Durch Thüringen und Franken an den Rhein vertrieb er hier und danach auch in Schwaben alle Kaiserlichen und wurde von den Protestanten überall als Befreier begrüßt. Dann wandte er sich gegen Bayern. Tilly hatte inzwischen notdürftig sein Heer wieder gesammelt und versuchte bei Rhein am Lech, Gustav Adolf am Übergang über den Fluss zu hindern. Es kam im April 1632 zur Schlacht, in der Tillys Armee wiederum geschlagen wurde. Tilly selbst tödlich verwundet. Er starb wenige Tage später. Gustav Adolf hielt seinen glanzvollen Einzug in München, das gar nicht mehr verteidigt worden war. Der Kurfürst war geflohen. Die Sache Habsburgs schien verloren. Denn nicht genug mit diesem Desaster hatte der kursächsische General Arnim inzwischen Schlesien erobert, war nach Böhmen gezogen und hatte sogar Prag genommen. In dieser äußersten Bedrängnis blieb dem Kaiser nichts anderes übrig, als kniefällig den beleidigten Wallenstein zu bitten, wieder das Kommando zu übernehmen und eine Armee aufzustellen. Wallenstein ließ sich lange bitten, stellte dann demütigende Bedingungen, so etwa, dass weder die Geistlichkeit noch der Hof in seine Führung eingreifen dürften, dass er der einzige Generalissimus bleibe, dass ihm für das ja nun verlorene Herzogtum Mecklenburg, im Falle es nicht zurückerobert werden könne, ein anderes Reichsfürstentum zur Verfügung gestellt werden würde und so fort. Der Kaiser konnte im Vertrag von Znaim zu allen Forderungen Wallensteins nur Ja und Amen sagen. Und dann stellte sich Friedland gnädigst wieder in den Dienst des Kaisers. Binnen kürzester Frist rekrutierte er dann tatsächlich ein Heer von 50.000 Mann. Er rückte damit gegen Gustav Adolf vor, der sein Feldlager bei Weinberg aufgeschlagen hatte. Dort belauerten die beiden einander ganze 3 Monate. Dann glaubte Gustav Adolf eine Chance zu sehen und griff Wallensteins Lager an. Der Angriff missglückte, worauf sich der König nach Bayern wandte und glaubte, Wallenstein in für ihn ungünstiges Gebiet locken zu können. Wallenstein aber zog nach Norden und lockte somit Gustav Adolf hinter sich her. Es kam zu der wohl berühmtesten Schlacht des Dreißigjährigen Krieges, der von Lützen in Sachsen, am 16. November 1632. Gustav Adolf schlug Wallenstein, doch der Sieg war für die protestantische Seite teuer erkauft. Der König fiel in der Schlacht. Wallenstein musste sich mit seiner geschlagenen Armee nach Böhmen zurückziehen. Die Schweden und ihre deutschen Verbündeten waren durch den Tod des Königs zunächst wie gelähmt. Dann übernahm der Kanzler Oxenstierna für die 6-jährige Königin Christina, das einzige Kind, das Gustav Adolf hinterlassen hatte, die Regentschaft und auch die Führung der Evangelischen Allianz. Den Oberbefehl über die evangelischen Truppen übernahm Bernhard von Weimar. Der Krieg zersplitterte. Die Aufzählung der einzelnen Schlachten würde langweilen. Einmal war diese, einmal jene Seite im Vorteil. Und es war klar, dass der Krieg von keiner Seite mehr mit vollem Einsatz geführt wurde, auch nicht und gerade nicht von Wallenstein. Das fiel natürlich auch dem Kaiser auf, und er verdächtigte, was andere schon länger getan hatten, den Generalissimus heimlich Verhandlungen mit den Schweden zu führen. Es ist nie geklärt worden, ob dieser Verdacht stimmt. In Schillers Wallenstein-Trilogie wird er bejaht, und in der Tat wäre es Wallensteins Charakter und seiner Eigenmächtigkeit zuzutrauen, dass er den Krieg auf eigene Faust und natürlich zu seinem eigenen Vorteil zu Ende bringen wollte. Wenn es so war, kam es nicht dazu. Der Kaiser wagte es nicht, den selbstherrlichen Generalissimus das zweite Mal schlichtweg zu entlassen. Er fasste den förmlich antik anmutenden Plan zu einer Totallösung, Wallenstein ermorden zu lassen. Der Plan war natürlich geheim, aber so geheim nicht, dass nicht Wallenstein Lunte gerochen hätte. Er verpflichtete die Offiziere, durch den Revers von Pilsen, dort hielt sich Wallenstein gerade auf, eidlich auf sich, nicht auf Kaiser und Reich, auf sich. Die Offiziere fielen jedoch fast alle um, als sie der Kaiser von ihrem Eid entband. Wallenstein, ich gebe die sehr komplizierte Geschichte vereinfacht wieder, zog mit wenigen Truppen, von denen er annahm, sie seien ihm treu, westwärts. Inzwischen war die neuerliche Absetzung und Ächtung Wallensteins publik gemacht worden. Wallenstein flüchtete nach Eger, nicht ahnend, dass dessen Kommandant, der Schotte John Gordon, zum Kaiser übergegangen war. Wallenstein lief direkt in eine Falle. Als Wallenstein sich auf den scheinheilig treu sich gebenden Gordon verlassend, am Abend des 25. Februar 1634 im Egerer Stadthaus zu Bett gehen wollte, wurde er von 3 gordonschen Soldaten überfallen. Einer von den 3 stieß ihm eine Partisane, eine Hellebarde ohne Beil, in die Brust. Das letzte Wort Wallensteins war: »Ah, Quartier!« Die alte, traditionelle Bitte des Soldaten um Gnade. Sie wurde ihm nicht gewährt. Viertes Kapitel. Schnitt sich der Kaiser mit der Ermordung Wallensteins, seines genialen Feldherrn, ins eigene Fleisch? Man möchte meinen, ja, aber es war nicht so. 2 Jahre später sah es so aus, als habe der Kaiser den Krieg durch einen Kompromissfrieden gewonnen. Neuer Generalissimus des kaiserlichen Heeres wurde der deutsche König und inzwischen auch König von Ungarn, Ferdinand III. In den letzten Zeiten des Heiligen Römischen Reiches bezeichnete der Titel Deutscher König immer den designierten Kaisernachfolger, also quasi Kronprinzen. Ferdinand III., der ältere von 2 Söhnen des Kaisers, war damals 26 Jahre alt und nicht gerade ein erfahrener Feldherr, weshalb ihm als eigentliche Befehlshaber die Generäle Gallas und Piccolomini zur Seite gegeben wurden. Gallas war gebürtiger Trientiner, Piccolomini, ein entfernter Verwandter Papst Pius II., war Siennese. Diese und auch die anderen Namen in der ehemals wallensteinischen, kaiserlichen, in der ligistischen Armee sind bezeichnend für das Gemisch der Nationalitäten. Illo, Zrska, der Schotte Gordon, Merci, ein Franzose, der Spanier Maradas, und je weiter es nach unten ging in der Rangfolge, desto bunter wurde die Mischung. Dem nunmehr sozusagen nur mehr rein kaiserlichen Heer, ohne einen Übergeneralissimus, war erstaunlicherweise, nachdem allerdings zahlreiche, hauptsächlich spanische und lothringische Landsknechte dazugeworben worden waren, lauter gelbäugige Meuchelmörder, um einen Ausdruck von Karl Ameri zu gebrauchen, ein schlagender Erfolg beschieden. Es stand ja auch der anderen, der schwedisch-protestantischen Seite, kein großartiger Gustav Adolf mehr zur Seite. Die Kaiserlichen eroberten die Schlüsselstellung Regensburg und befreiten so Bayern von den Schweden. Auch die Liga konnte sich neu formieren und ein Heer unter Johann von Werth aufstellen. Die beiden vereinigten Heere, kaiserliche und ligistische, schlugen die protestantisch-schwedische Armee unter Bernhard von Weimar im September 1634 bei Nördlingen und befreiten Franken und Schwaben. Daraufhin verließ der, ohne dies immer mit der kaiserlichen Seite liebäugelnde, obwohl evangelische Kurfürst von Sachsen, Johann Georg I., den protestantischen Bund und schloss im Mai 1635 mit dem Kaiser den Frieden von Prag. In diesem Vertrag wurde dem Kurfürsten dafür, dass er aus dem gegnerischen Lager ausschied, der bisherige Besitzstand einschließlich der ursprünglich böhmischen Lausitz garantiert, und außerdem wurde vereinbart, dass das gegenreformatorische Restitutionsedikt von 1629 Sachsen betreffend zwar nicht aufgehoben wurde, da hätte der Kaiser sein Gesicht verloren, aber auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, was so gut wie aufgehoben war. Das hieß, dass die Protestanten in Sachsen in Ruhe gelassen wurden und alle vom Kurfürsten eingezogenen ehemals katholischen Stifte, Abteien usw. so ihm verblieben. Sogar das große Stift Magdeburg durfte, um des lieben Friedens willen, steht in der Urkunde, der Sohn des Kurfürsten behalten. Erstaunlich, was die Kriegsmüdigkeit bewirkte. Nach und nach traten Kurbrandenburg, Sachsen-Weimar, Anhalt und mehrere andere Reichsstände dem Frieden bei. Die Schweden standen plötzlich fast allein da. Dieses Übergewicht der zwar nicht gegenreformatorisch-katholischen, in der Hinsicht war nach dem Prager Frieden alles gleich geblieben, wohl aber der kaiserlich-habsburgischen Position im Reich, alarmierte Richelieu, zumal so etwas wie ein Zusammenrücken der trotz Katholizität stets rivalisierenden Häuser Habsburg und Wittelsbach mittels Familienbande erfolgt war. Wenige Monate nach dem Vertrag von Prag heiratete Kurfürst Maximilian von Bayern Maria Anna, die Tochter Kaiser Ferdinand II. Solche Familienbande bedeuteten zwar, wie man schon gesehen hat und noch sehen wird, nicht viel, waren hier jedoch ein Zeichen. Ein Zeichen vor allem für Frankreich, mit dem ja Maximilian gelegentlich mehr als nur zum eventuellen Frontwechsel bereit geliebäugelt hatte. Es hatte sogar schon einmal nur wenige Jahre zuvor, nämlich 1631, einen geheimen bayerisch-französischen Vertrag von Fontainebleau gegeben, der freilich nie zum Tragen gekommen war. So beschloss Richelieu, nunmehr nicht nur durch finanzielle Unterstützung der Protestanten, sondern mit direkten militärischen Mitteln im Reich einzugreifen. Freilich waren diese Mittel begrenzt, denn nahezu gleichzeitig brach der schon seit Jahren schwelende Konflikt zwischen Frankreich und Spanien zum offenen Krieg aus. Umso mehr war Richelieu auf der Hut, dass ihm, dem spanischen Vetter zu Hilfe kommend, Habsburg nicht in die Flanke fiel. Also ließ er, als beste Verteidigung, angreifen. Aber der Krieg zerbröselte. Es langweilt, die heldenhaften Großtaten der französischen, schwedischen, kaiserlichen, ligistischen Heere, die immer mehr zu Horden entarteten, zu verfolgen. In den Jahren von 1636 an bis zum Ende des Krieges zogen diese Heuschreckenschwärme kreuz und quer durchs Reich. Einmal bekamen die einen Schläge, einmal die anderen. Wittstock, Breisach, Rheinfelden, Breitenfeld, Jankau und was nicht alles für Gefechte und Schlachten. Johann von Werth, Merci, Graf Peter Melander von Holzappel auf kaiserlich-ligistischer Seite, Enghien, Turenne auf französischer Seite führten die Heere an und gegeneinander. Bei den Schweden folgt auf Banner der gichtbrüchige Lennart Torstensson, der nur von der Sänfte aus seine Befehle geben konnte. Nachdem er nicht einmal mehr dazu in der Lage war, gab er das Kommando an Graf Wrangel ab, den dann Königsmark ablöste. Ein entscheidender, dauernder Erfolg war keiner Seite mehr beschieden. Die bald völlig entarteten Heere suchten nicht mehr so sehr den Gegner zu schlagen, sondern eher den letzten Fleck auf der Landkarte zu finden, auf dem noch aus jungen Bauerndirnen Tulpen gemacht, die Kühe und das Getreide aufgefressen, die Bauern geschlachtet und ausgeraubt werden konnten. Der Krieg ernährt den Krieg. Es war bald nichts mehr da, was den Krieg ernähren konnte. Es dauerte lange, bis die Mächtigen zur Vernunft kamen. Sie wechselten auch. 1642 starb der alte Drahtzieher und Intrigant Richelieu. Es folgte auf ihn der neue allmächtige Minister Kardinal Mazarini, ein Italiener, der sich in Frankreich Mazarin nannte. Schon 1637 war Kaiser Ferdinand II. Gestorben. Es folgte in der Kaiserwürde Ferdinand III., etwas liberaler, etwas weniger engstirnig als sein Vater. Von 1635 an versuchten die Mächte ernsthaft zu verhandeln, neben dem immer mehr zerbröckelnden, alles verpestenden Krieg. 1636 auf 37 fanden in Köln auf Vermittlung des Heiligen Stuhles Verhandlungen zwischen Gesandten des Kaisers, Frankreichs und Spaniens statt, weil auch die spanisch-französischen Probleme gelöst werden sollten, führten jedoch zu keinem Ergebnis. Im Dezember 1641 endlich kam es zum Hamburger Vorfrieden, der immerhin zu Wege brachte, dass man beschloss, Frieden zu schließen, und zwar in zwei getrennten Städten. Im katholischen Münster zwischen Kaiser und Frankreich, im protestantischen Osnabrück zwischen Kaiser und Schweden. Es wurde sogar ein Termin in Aussicht genommen, der 25. März 1642. Dass dies der Christenheit glücklich und günstig gerate, gebe Gott, stand in dem Dokument. Doch dann wollte man noch ein bisschen weiter Krieg führen. Lächerliche Protokollfragen behinderten die endgültigen Verhandlungen, so wer an erster und wer an zweiter Stelle der Überschrift genannt werden müsse. Nachdem, was das Reich betraf, ein Reichsabschied von 1641 ergangen war, der Friedensverhandlungen forderte, nahm man sie von kaiserlicher Seite endlich 1644 auf und die Gesandten machten sich auf den Weg nach Münster bzw. nach Osnabrück. Dann wollte schnell noch der bayerische Kurfürst das Lager wechseln, das heißt vom Kaiser zu den Franzosen überwechseln, um sein Schäfchen, es schien das Fetteste im Augenblick, ins Trockene zu bringen. Aber Frankreich und Schweden stellten ihm solche harten Bedingungen, dass er lieber reumütig zum Kaiser zurückwechselte. Man verhandelte also 4 Jahre. Inzwischen ging, wie gesagt, der Krieg weiter. Am 15. Juli 1648 eroberte der schwedische General Königsmark die Prager Kleinseite und belagerte den Rest. Da läuteten am 24. Oktober die Friedensglocken. Der Krieg war zu Ende, der Westfälische Friede geschlossen. Fünftes Kapitel. Es wurde vorhin der Reichsabschied von 1641 genannt. Das Wort Abschied wurde zu jener Zeit auch im anderen Sinn gebraucht, im Sinn von Beschluss nämlich, Verabschiedung eines Gesetzes und so weiter, wie es ja heute noch heißt. Dennoch wohnt dem Wort, vom Nachhinein betrachtet, ein bitterer, ironischer Geschmack bei, denn der Westfälische Friede war tatsächlich letzten Endes ein Abschied vom Reich als einheitliches, monarchisch regiertes Staatsgebilde. Die Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück waren auch Zeichen einer allgemeinen politischen, staatsrechtlichen und völkerrechtlichen Entwicklung, ohne dass dies freilich aus den Verträgen wörtlich hervorgegangen wäre. Die Verträge waren Symptome für die Entstehung der Ansicht von der Existenz von Völkerrechtssubjekten, das heißt, dass Staatsgebilde nicht nur dynastisch kommerziell genutzte Objekte von zufällig Hochgeborenen sind. In ganz weitem Sinn hatte das wohl mit der damals aufkommenden Lehre vom Naturrecht zu tun, die hauptsächlich von dem Holländer Hugues de Groot, also Hugo de Groot, der sich Grotius nannte, vertreten wurde, der eben um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges lebte und wirkte. Auch er war übrigens ein typisch barocker Universalgelehrter, Theologe, Philologe, Philosoph, Jurist und verstand sich zu allem noch als Dichter. Die Lehre besagte und besagt noch heute, dass es jenseits aller Gesetze und Verordnungen, Gewohnheiten und Bräuche ein dem Menschenwesen urinnewohnendes Recht gibt, eine ethisch fundierte Idee der Gerechtigkeit. Freilich sollte es noch lang dauern, bis Grotius' Lehre in die Tat umgesetzt wurde, bis versucht wurde, sie in die Tat umzusetzen, denn eine vollkommene Herstellung der Gerechtigkeit im Sinne ihrer Idee ist wohl nicht möglich. Wie gesagt, von all dem steht in den Verträgen kein Wort. Noch herrschten die dynastisch-machtpolitischen Interessen vor. Es waren zwei Instrumente, wie sie offiziell hießen, das Instrumentum Pacis Osnabrugense und das Instrumentum Pacis Monasterense, die als ein Vertragswerk galten und in vielen Artikeln und Paragraphen auch wörtlich oder im Sinn übereinstimmten. Beide Instrumenta waren, wie damals selbstverständlich, in Latein abgefasst. Der Hauptgrund, nebenbei erwähnt, dass zwei Teilverträge abgeschlossen wurden, war, dass sich die schwedischen Gesandten nicht mit dem päpstlichen Nuntius Fabio Chigi an einen Tisch setzen wollten. Dabei konnten sie noch nicht einmal ahnen, dass dieser Chigi einige Jahre später als Papst Alexander VII. Sozusagen der Erzfeind werden würde. Die spanische Delegation wurde hinzugezogen, weil auch die niederländischen Angelegenheiten geregelt werden sollten, und saß an einem Tisch mit den Franzosen, obwohl sich die Nationen im Kriegszustand gegeneinander befanden. Die Niederlande, sowohl die südlichen spanischen, katholischen, als auch die Generalstaaten, waren de jure ja immer noch dem Reich angehörig. Es wurde diesbezüglich beschlossen, dass die Niederlande zwar Reichsgebiet bleiben, die inneren Angelegenheiten dort allerdings zwischen Spanien und Frankreich dereinst geregelt werden sollten. Das geschah dann auch, und zwar indem das völlig erschöpfte Spanien nachgab, die Generalstaaten als völlig unabhängig, was sie ja auch schon längst waren, anerkannte, den Besitzstand respektierte, auch in beiden Indien, das heißt Ostindien und Amerika, und dem holländischen Handel die spanischen Häfen öffnete, was nur günstig für Spanien selber war. So wurden die Generalstaaten zwar nicht de jure, jedoch in Wirklichkeit vom Reich abgetrennt, eine Halbrepublik, regiert von starken Ständen und mehr beaufsichtigt als beherrscht, nicht von einem Fürsten oder König, sondern von einem Erbstatthalter aus dem Hause Nassau-Oranien. Erst nach der napoleonischen Zeit sollte sich das ändern. Ganz formell wurde die Schweiz aus dem Reichsverband entlassen und erhielt also das, was sie seit, wenn er gelebt hätte, Tells Zeiten angestrebt hatte. Die Schweden erhielten auch das, was sie wollten, einen Brückenkopf auf der Südseite der Ostsee und sogar noch ein bisschen mehr, nämlich außer Vorpommern, das Herzogsgeschlecht Pommerns war kurz zuvor ausgestorben, der Kaiser konnte also darüber verfügen, mit Rügen und dem Land der Odermündung auch die Stadt Wismar und letztlich sogar die Stifte, ehemaligen Fürstbistümer Werden und Bremen, allerdings ohne die Hansestadt Bremen. Der Kaiser belehnte die schwedische Königin förmlich mit diesen Gebieten, und so wurden sie und ihre Nachfolger Reichsstände und waren auf den Reichstagen vertreten, konnten sich also rechtens in alle deutschen Angelegenheiten einmischen. Die Herrlichkeit währte nicht lange. Frankreich erhielt die schon in seinen Händen befindlichen Bistümer und Städte Metz, Toul und Verdun auch formell abgetreten, dazu große Gebiete im Elsass, außerdem die Stellung als Garant des Friedensvertrages, so dass es sich auch jederzeit in Reichsangelegenheiten einmischen konnte. Um die deutschen Reichsstände, zum Beispiel Kurbrandenburg, die mit diesen Vereinbarungen Gebietsabtretungen hinnehmen mussten, zu entschädigen, wurden alle möglichen ehemaligen Stifte hin und her geschoben, zum Beispiel Magdeburg, das zu Brandenburg kam, allerdings vorerst dem bisherigen Bischof, dem Administrator Prinz August, Bruder des Kurfürsten von Sachsen, gehörte. Nach dessen Tod sollte es und fiel dann auch an Brandenburg fallen. Soweit die Territorialänderungen. Wichtig, fast wichtiger, nein, entschieden wichtiger, war die Regelung der konfessionellen Fragen, um die der Krieg letzten Endes ausgebrochen war. Der Krieg hatte dargetan, dass Gott weder Katholik noch Protestant oder Calvinist war, schreibt Bernd Köck. Damit ist nebenbei eine wichtige Problematik angesprochen, die in der vorangegangenen Erzählung vernachlässigt wurde. Die lutherische Bewegung hatte sich ja aufgespalten in Protestanten oder Lutheraner und in die weit strengeren, rigoroseren Calvinisten, die in Deutschland auch Reformierte hießen. Die katholische Seite hatte immer nur, wenn überhaupt, mit den Protestanten verhandelt, und nur für die hatten der Augsburger Religionsfriede und der Passauer Vertrag gegolten. Die Reformierten galten Kaiser Ferdinand II. Und der katholischen Seite als die allerschlimmsten Erzketzer. Und es mochte ein Grund für die scharfe Reaktion der Liga gewesen sein, dass der von den Böhmen zum Winterkönig gewählte Friedrich V. von der Pfalz ein Reformierter war. Jetzt, im Westfälischen Frieden, wurden auch die Reformierten in die Rechtsstellung der Protestanten aufgenommen. Und es wurde, Kaiser Ferdinand II. Mochte sich im Grabe umgedreht haben, das Restitutionsedikt von 1629 ersatzlos aufgehoben. Das heißt, die Gegenreformation wurde eingestellt. Um die konfessionellen Besitzstände und Rechtstitel zu bereinigen, wurde das seltsame Normaljahr eingeführt, der 1. Januar 1624. Was an dem Tag katholisch war, sollte es bleiben, was protestantisch oder nun reformiert war, auch. Die Sache funktionierte sogar, denn in jenem Normaljahr waren die konfessionell-geografischen Verhältnisse in etwa ausgeglichen. Weiter wurde verfügt, dass hinfort der Grundsatz cuius regio, eius religio nicht mehr gelten sollte. Das heißt, dass die Landeskinder nicht mehr verpflichtet waren, die Religion zu wechseln, wenn der Landesherr dies tat oder ein dementsprechender Wechsel eintrat. Das kam etwa den Untertanen des Fürstbistums Osnabrück, die zumeist evangelisch waren, zugute. Denn für dieses Stift wurde die merkwürdige Regelung getroffen, dass immer auf einen evangelischen Bischof, den das Haus Braunschweig-Lüneburg stellte, ein katholischer zu folgen habe. Die folgende Bischofsliste für Osnabrück bis zum Ende des Alten Reiches liest sich denn auch kurios. Auf Graf Wilhelm von Wartenberg, einen unechten Sprössling des Hauses Wittelsbach, aber katholisch, folgte Ernst August I. von Braunschweig-Lüneburg, evangelisch, auf ihn der katholische Herzog Karl von Lothringen, auf ihn Ernst August II. Von Braunschweig-Lüneburg, auf ihn Herzog Clemens August von Bayern, auf ihn der englische aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg, damals dann schon Hannover, stammende Herzog Friedrich von York. Die Untertanen mussten nicht jedes Mal jeweils anders beten. Das galt allerdings ausdrücklich nicht für die habsburgischen Erblande, also nicht für Ober- und Niederösterreich, die Steiermark, Kärnten und so weiter, auch nicht für Tirol, wo seit 1625 zum letzten Mal Landesherren einer Nebenlinie Habsburgs regierten. Leopold V., dessen liebenswürdiges kleines Reiterdenkmal vor der Hofburg in Innsbruck steht, dann nacheinander seine Söhne Ferdinand Karl und Sigismund Franz, der 1665 starb. In den habsburgischen Erblanden mussten die Untertanen, wie das Herrscherhaus, katholisch bleiben, allenfalls, wenn sie Protestanten bleiben wollten, auswandern. Die früher schon Ausgewanderten durften natürlich erst recht nicht zurückkehren, wurden auch nicht für ihren Verlust entschädigt, waren zumeist wohl ohne dies schon umgekommen. Der tote Kaiser Ferdinand II. Konnte sich im Grab, besser in seiner Gruft, wieder zurückdrehen. Ein Wort in dem Zusammenhang zu der damaligen und späteren Situation der Katholiken in protestantischen Ländern. Dort war man toleranter. Gern gesehen wurden die Katholiken jedoch nicht. Sie wurden nicht geächtet oder verfolgt, waren aber eine unangesehene und verachtete, unangenehme Minderheit, besonders in reformierten Gegenden oder in den strengeren, steiferen Hansestädten. Dort mussten sie ihre Gottesdienste zwar nicht gerade in Katakomben abhalten, öffentlich durften sie es jedoch auch nicht. Sie galten wohl als irgendwie ansteckend. Noch Fontane schreibt einmal, als er sagen wollte, da haut's mich um, oder so in der Richtung, das ist ja glattweg zum Katholischwerden. Zurück zu den Bestimmungen und Abmachungen in den Instrumenta. Sehr wichtig war die Festschreibung der Gleichberechtigung beider Konfessionen in allen Reichsgremien, insbesondere auf den künftigen Reichstagen. Die wurde auch eingehalten, die Räte etwa beim Reichskammergericht in Wetzlar paritätisch besetzt. Eine Majorisierung der einen Konfession durch die andere wurde durch Verfahrensfestlegungen ausgeschlossen. Wichtig war auch, dass von nun an die meist protestantischen Reichsstädte volles Stimmrecht auf den Reichstagen erhielten. Ein Reichstag sollte binnen eines halben Jahres einberufen werden, kam dann jedoch erst 1653 zustande. Daraus wurde dann der immerwährende Reichstag, der von 1665 an in Regensburg tagte, was der Stadt etwas wie den Status einer Nebenhauptstadt des Reiches verlieh. Noch heute erinnert etwa die Gesandtenstraße dort daran, dass hier die Bevollmächtigten der Reichsstände gewohnt hatten. Regensburg war als Platz günstig, weil Reichsstadt, ungefähr in der Mitte des Reiches gelegen, durch die Donauschifffahrt leicht erreichbar. Der, wenn auch schwerfällige, so doch lebhafte Postverkehr der Reichsstände mit ihren Gesandten brachte es mit sich, dass der erbliche Reichsgeneralpostmeister, der Graf, später Fürst von Thurn und Taxis, sich in Regensburg niederließ, wo die Familie heute noch hervorragend präsent ist. Zuletzt musste noch die Frage der bayerischen Kurwürde geklärt werden. Bayern, das in gewissen Sinn ein wenig der einzige Gewinner des Krieges war, wollte natürlich auf die Kurwürde nicht mehr verzichten. So wurde also für den Sohn jenes unglücklichen Winterkönigs, Karl Ludwig, eine neue Kurwürde, das Reichsschatzmeisteramt, geschaffen, so dass es jetzt 8 Kurfürsten gab. Allerdings sollte, wenn eine der wittelsbachischen Linien aussterben würde, sich Bayern in der Pfalz oder Pfalz in Bayern sukzedieren, die 8. Kurwürde wieder wegfallen, was ja dann 1777 tatsächlich eintrat. Abgesehen von den selbstredend wichtigen Geldentschädigungen, die in den Instrumenta meist zugunsten Schwedens geregelt wurden, der allgemeinen Amnestie und so weiter, waren das die hauptsächlichen Punkte, die im Westfälischen Frieden festgelegt wurden. Namentlich in der deutschnationalen Geschichtsauffassung und erst recht in der der Nazis, aber auch in ernsthafter historischer Betrachtung wurde und wird der Westfälische Friede als Schande, als Tiefpunkt in der deutschen Geschichte betrachtet, als Demütigung und Niederlage. Sicher war es ein bitterer Vertrag. Man darf jedoch nicht übersehen, dass es seinen Vätern nach lang genug dauerndem Ringen gelungen ist, einen bis dahin unerhörten Kriegsbrand zu löschen. Nicht übersehen werden dürfen die formaljuristischen, diplomatischen Errungenschaften dieses Vertragsabschlusses und dass mit ihm so etwas wie eine einigermaßen tragfähige Reichsverfassung oder besser gesagt wenigstens das Gerüst einer solchen geschaffen wurde. Freilich um den Preis, dass das Reich nur noch aus einem Bündel größerer Länder und zahllosen kleinen und noch kleineren Territorialgebieten, oft ohne eigentliche Verwaltungskraft, bestand. Obwohl in Zukunft, bis zum endgültigen Zerfall des Reiches, noch gelegentlich gemeinsame Leistungen zu verzeichnen sind, war es seitdem klar und realpolitisch nicht zu leugnen, dass das Reich nun aus zwei scharf getrennten Konfessionsblöcken bestand und dass die größeren Territorien und Dynastien Habsburg, Bayern, Pfalz, Brandenburg, Sachsen nur noch Eigeninteressen verfolgten und eine eigene Außenpolitik ohne Rücksicht auf das Reich betrieben. Gab es das Reich überhaupt noch? Nur noch als Idee, als wertlose Idee mit einer eitlen Krone? Was war das Reich staatsrechtlich gesehen? Ein Bundesstaat oder nur ein Staatenbund? Samuel von Pufendorf, der große deutsche Jurist der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nannte es schlichtweg ein Monster. Sechstes Kapitel. Dass die Folgen des Dreißigjährigen Krieges, den die Zeitgenossen schon bald so nannten, für das Deutsche Reich verheerend waren, geht aus der Erzählung in den vorangegangenen Kapiteln hervor. Die Bevölkerungszahl war auf die Hälfte, nach anderen Schätzungen sogar auf ein Drittel oder ein Viertel gesunken. So sehr hatten die Heere, Krankheiten und Hungersnöte gewütet. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts war dann die Bevölkerungszahl wieder auf die Höhe von vor dem Krieg gestiegen. Das heißt, die demografische Kurve hatte einen Knick bekommen und, wenn man so will, und die Progression berücksichtigt, dieser Knick ist bis heute spürbar. In Hitlers Drittem Reich hat man davon geredet, wenn nicht der Dreißigjährige Krieg gewesen wäre, könnte der Führer statt über nur 78 Millionen, Bevölkerungszahl 1938 nach der Okkupation Österreichs, vielleicht über 156 Millionen gebieten. War so gesehen, zynisch gesagt, der Dreißigjährige Krieg doch für etwas gut? Waren nicht überhaupt, aber das darf man nur ganz leise denken, die Kriege insofern segensreich, als sie im Verein mit Hunger und Pestilenz der ohnedies heute drohenden Übervölkerung der Erde entgegenwirkten? Wie immer. Für den Einzelnen, den es betrifft, ist es schlimm, entsetzlich. Wenn man jedoch aufs sogenannte Ganze schaut, sieht es vielleicht anders aus. Das Reich war verwüstet. Ausnahmen waren nur selige Inseln, die nun ja nicht mehr dazugehörige Schweiz, wo nur im Engadin einmal durchziehende Spanier sich unschicklich aufführten, der Schwarzwald, die habsburgischen Erblande Steiermark, Kärnten und Tirol und, wovon noch die Rede sein wird, Salzburg. Insgesamt aber, wenn man die Karte vergleicht, nur ein kleiner Teil des Reiches. Wie sich einer fühlt, der aus den Kriegsgebieten in den Windschatten des Schwarzwalds kommt, kann man in einem Buch nachlesen, das zwar nicht im strengen historischen Sinn eine Quelle, dafür jedoch ein Zeitdokument ersten Ranges ist. Grimmelshausens »Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch«, wenig nach dem Krieg, 1668 erschienen und von einem Zeitzeugen geschrieben. Außer in den genannten Gebieten lagen ganze Landstriche verödet und menschenleer. Die Wirtschaft, der Handel lagen weitgehend gelähmt. Die Kaufkraft des Geldes war durch Münzverschlechterung in einen Abgrund gesunken. Dazu die allgemeine Unsicherheit. Marodierende Banden von entlassenen Soldaten zogen mordend und plündernd durchs Land. Man war sich seines Lebens, außer in den festen Städten, so wenig mehr sicher wie in der finsteren Raubritterzeit. Wie immer traf das alles die Armen am schlimmsten, wie sich denken lässt. Über die moralischen und psychischen Folgen des Krieges auf die Bevölkerung kann man nur mutmaßen. Die Fragwürdigkeit alles Irdischen, die Vanitas, wurde allen, hoch und niedrig, groß und klein, durch den Krieg schmerzlich vor Augen gebracht. Das führte einerseits zu tiefer, oft wohl hilfloser Religiosität, andererseits in der Haltung, jetzt ist eh schon alles gleichgültig, zu praller Ausschweifung, blieb haften und prägte die Befindlichkeit der Deutschen auf lange Zeit hinaus. Den prallbusigen nackten Göttinnen auf den im deutschen Barock entstehenden Deckengemälden standen die Bußtränen der Einsiedler gegenüber. Und trotz allem war die Zeit, die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts und die Jahrzehnte danach, nicht ohne kulturelle Leistungen. Im Gegenteil. Ein Rätsel? Gibt es ein Gesetz der Gegenläufigkeit von Kultur und Politik? Oder ist alles vom Zufall abhängig? Ist eben so, weil es so war. Mitten im Krieg wurde 1627 in Torgau die erste Oper auf deutschem Boden aufgeführt, komponiert von einem Mann, der mit Recht als der erste ganz Große der deutschen Musikgeschichte gilt, Heinrich Schütz, 1585 bis 1672. Er war Sachse, wie überhaupt bis ins 18. Jahrhundert hinein die Sachsen der musikalischste Stamm im Reich gewesen zu sein scheinen. In Italien ausgebildet, später in Dresden als Hofkapellmeister tätig. Die musikalische Form der Oper, am Ende des 16. Jahrhunderts in Italien entstanden, verbreitete sich trotz Krieg, Not und Pest in Windeseile, wurde förmlich eine musikalische Mode. Schütz schrieb diese leider verloren gegangene Oper Daphne auf den Text des Italieners Rinuccini, den der damals berühmte Martin Opitz ins Deutsche übersetzt hatte. Schütz' Hauptbedeutung aber liegt in seinen Psalmenvertonungen, in denen er sich um das Anschmiegen der musikalischen Linie an den Text bemühte. Ohne Schütz ist Bach nicht zu denken. Schütz starb 1672 und hinterließ ein ungemein reichhaltiges Werk, hauptsächlich an Vokalmusik. Ein Zeitgenosse von Schütz war Samuel Scheidt, 1587 bis 1654, auch Sachse, in Halle tätig, und seine 1624 erschienene Tabulatura Nova bildet einen Meilenstein in der Entwicklung der Orgelmusik. Scheidt war befreundet mit dem Leipziger Thomaskantor seiner Zeit, Johann Hermann Schein, 1586 bis 1630, auch, wen wundert's nun noch, ein Sachse, der mit bedeutenden Instrumentalwerken hervortrat, unter anderem die Ordnung in 5 Tanzsätzen aufstellte, der die immer bedeutender werdende Form der Suite von jetzt an folgte und zur Symphonie hinführte. Es ist nicht beabsichtigt, würde ja auch den Rahmen sprengen, hier eine vollständige deutsche Musikgeschichte darzustellen, doch wenigstens ein süddeutscher Meister sollte genannt sein. Johann Jakob Froberger, 1616 bis 1667. Ausnahmsweise kein gebürtiger Sachse, sondern Stuttgarter, aber der Vater stammte aus Halle an der Saale. Auch Froberger studierte in Italien und war später Hoforganist in Wien. Seine Sonaten waren sehr beliebt. In Froberger, aber auch in anderen Komponisten, auch in den zuvor genannten, erweist sich der entscheidende Zug der damaligen deutschen Musik. Die Überlagerung des bislang vorherrschenden Einflusses der italienischen Musiktradition durch die französische und auch englische Musikformen, welche Mischung eigentlich erst die deutsche Musik mit eigener Tradition hervorbringen sollte. Das Französische überwölbte ja überhaupt nun alle kulturellen und zivilisatorischen Erscheinungen, namentlich seit ab der Mitte des Jahrhunderts der Hof zu Versailles zu strahlen begann. Die politische Entwicklung hatte auf die Musikgeschichte insofern Einfluss, als noch weniger als früher ein kulturelles Zentrum im Reich vorhanden war. Es entstanden oft eigenständige, natürlich auch wechselwirkende Traditionen an den einzelnen Höfen in München, Wien, Dresden und auch in Städten wie Nürnberg, Köln, Hamburg, Leipzig, dessen Thomaskantorei bald als besonders angesehene Wirkungsstätte galt, auch schon bevor Johann Sebastian Bach diesem Haus den höchsten Glanz gab. Wie nicht anders zu erwarten, blieben die deutsche bildende Kunst und Architektur in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges auf der Strecke. Sie erfordern mehr Aufwand, mehr Zeit und auch, besonders die Architektur, mehr Geld. In den Wirrnissen des Krieges konnte sich da so gut wie nichts entfalten. Der große Schwung der hemmungslos durch Schönheit einladenden Gegenreformationskirchen kam erst später. Einem Bernini und Borromini in Italien, die ziemlich genau zu jener Zeit ihre Werke schufen, Einem Rembrandt oder Rubens in den Niederlanden hatte die Kunst im Reich nichts entgegenzusetzen. Ein Joachim von Sandrart, 1606 bis 1688, hatte wohl nicht diesen Rang, selbst wenn er das große Gastmahl von 50 Personen malte, das Pfalzgraf Karl Gustav von Kleeburg, der später König von Schweden wurde, den Gesandten der Reichsstände am 25. September 1649 als Friedensmahl nach dem überstandenen Krieg gab. Doch erwähnt werden müssen zwei bedeutende Bauwerke des deutschen Frühbarock oder der Spätrenaissance, je nachdem wie man will, beides Manifestationen des Bürgerstolzes. Das Rathaus von Nürnberg, von Jakob Wolff dem Jüngeren, kurz vor dem Krieg begonnen und 1622 vollendet, und das noch bemerkenswertere Rathaus von Augsburg, von Elias Holl, 1620 vollendet, dessen goldener Saal zu den Juwelen der deutschen Innenarchitektur zählt. Beide Bauwerke verbinden Ideen italienischer Palastarchitektur mit Bauformen bürgerlicher deutscher Tradition. Beide Bauwerke wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört, jedoch in Augsburg ganz, in Nürnberg zum Teil wiederhergestellt. Nicht zu vergessen im Bereiche der bildenden Kunst sei die Kupferstecherfamilie Merian aus Basel, deren Mitglied Matthäus der Ältere seit 1640 seine Topographien, hauptsächlich Städteansichten, herausgab. Dass das Erzstift Salzburg eine der wenigen seligen Inseln war, wurde schon erwähnt. Das verdankte das Stift seiner günstigen Lage im Windschatten der Berge und dem Fürsterzbischof Paris Graf Lodron, einem relativ freisinnigen Herrn, der das Land fast genau über den Dreißigjährigen Krieg hinweg regierte, nämlich 1619 bis 1653. Er verstand es, sein Land zum Zufluchtsort europäischen Geldes zu machen, wie im 20. Jahrhundert die Schweiz, war selber dank des Tauerngoldes und des Salzes reich. Mitten im Krieg, 1628, konnte er seinen neuen barocken Dom vollenden. Ein Gedicht ist schneller geschrieben, selbst ein fünfaktiges Drama, als ein Palast oder eine Kirche gebaut. Es gibt freilich Ausnahmen, aber dieses Problem gehört nicht hierher. Das dürfte der Grund gewesen sein, dass die deutsche Literatur in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und der kurz danach ähnlich wie die Musik erblühte. Man wollte der grausigen Wirklichkeit eine schönere Scheinwelt gegenüberstellen oder sich mittels des schon erwähnten Vanitas-Gedankens über das Unglück hinwegtrösten. Vor allem aber war es die Zeit, die eine Literatur hervorbrachte, die der heutige Leser, auch wenn er ohne spezielle philologische Vorbildung ist, einigermaßen konsumieren kann, was bei der älteren Literatur, selbst etwa bei Luthers Bibelübersetzung, nicht ohne weiteres der Fall ist. Ein Name wurde schon genannt, Martin Opitz. Er stammte aus Schlesien, lebte von 1597 bis 1639 und führte ein abenteuerliches Leben. Er war Hauslehrer, Professor für Philosophie in Siebenbürgen, wurde, obwohl Protestant, von Kaiser Ferdinand II. 1625 als Dank für ein Trauergedicht auf den Tod von Ferdinands Onkel zum Dichter gekrönt, später sogar geadelt, war Sekretär des brutalen Protestantenverfolgers Graf von Dohna, in dessen Auftrag er eine scharf gegenreformatorische Schrift aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzte, dann königlich polnischer Hofhistoriograph und wohl einer der langweiligsten Dichter, die jene Zeit hervorgebracht hat. Doch er war als Theoretiker, als Verfasser einer Poetik von großem Einfluss. 1624 erschien sein Buch von der deutschen Poeterei. Er ging, nicht ganz zu Unrecht, davon aus, dass die deutsche Sprache verwildert sei, dass sie aber dennoch, wenn man sie ins akademische Geleise zurückführe, durchaus in der Lage sei, Kostbarkeiten wie in der griechischen oder lateinischen Literatur hervorzubringen. Er gab genaue Anweisungen über Wortwahl, edle Satzstellungen, Metrik. Fast das ganze Jahrhundert hielt sich daran. Es wurde eben das Stichwort akademisch genannt. Das Akademische war Mode. In Italien und in Frankreich wurden Akademien zur Sprachschulung gegründet. Nach ihrem Vorbild gründete Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen 1617 in Weimar die Fruchtbringende Gesellschaft, später nach ihrem Emblem Palmenorden genannt, die sich zum Ziel setzte, unsere edle Muttersprache hinwieder in ihre angeborene deutsche Reinigkeit, Zierde und Aufnahme einzuführen. Die Mitglieder gaben sich hochtrabende Namen. Opitz etwa hieß der Gekrönte. Ähnliche Ziele verfolgte der 1644 in Nürnberg gegründete Löbliche Hirten- und Blumenorden an der Pegnitz, deren Mitglieder die Pegnitzschäfer genannt wurden. Gründer und bedeutendstes Mitglied dieses Ordens war Georg Philipp Harsdörfer, 1607 bis 1658, der die in Italien und Frankreich inzwischen in Schwung gekommenen Schäferspiele in Deutsch nachahmte. Das einlullend verlogene Arkadische, die neckischen Schäferinnen und liebenswürdig kecken Schäfer hielten sich bis zu Goethe. Einer der vielen Juristen in der Literatur war Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, 1616 bis 79, der seiner Vaterstadt Breslau als Ratsherr, Ratsschöffe, Senator und endlich Präses des Rates diente und nebenher erotische Gedichte und Übersetzungen antiker Heldenlieder schrieb. Da er, wie schon Opitz und einige noch im Folgenden zu nennende Dichter aus Schlesien stammte, spricht man von einer schlesischen Dichterschule, der ersten, später gab es auch eine zweite, was allerdings keine institutionelle Vereinigung war, sondern eine Gleichzeitigkeit poetischer Ambitionen. Zu dieser Dichterschule zählte auch Daniel Caspar von Lohenstein, 1635 bis 1683, auch Jurist, auch im Dienst der Stadt Breslau und dann des Fürstentums Oels. Er schrieb hauptsächlich Dramen. Berühmt war seine 1665-66 entstandene Sophonisbe. Ebenfalls Schlesier, ebenfalls Jurist, war Friedrich Freiherr von Logau, 1604 bis 1655, der die Gattung des belehrenden und satirischen Epigramms pflegte. Deutscher Sinn, Gedichte 3000, 1654 erschienen, eine gute Leistung neben seiner Arbeit als Regierungsrat am Hof des Herzogs von Brieg. Der bedeutendste unter allen Dichtern, die zur ersten schlesischen Dichterschule gezählt werden, ist Andreas Gryphius, eigentlich Greif, der von 1616 bis 1644 lebte. Seine Gedichte, die die eine Hälfte seines Werks ausmachen, sind von barocker Sprachgewalt, aber auch Feinheit und Geschmack. Das klassische Sonett nach italienischem Vorbild war das Ausdrucksmittel, das ihm am besten lag. Und in manchen dieser Sonette ist das ganze Vanitas- und Carpe diem-Gefühl seines Jahrhunderts ausgedrückt. Die andere Hälfte seines Schaffens ist dem Theater gewidmet. Das Barock, das ohne dies die Welt als Bühne, das Leben als geliehen wie das der Darsteller, die Szene des Daseins als vergänglich ansah, war theaterbegeistert. Und in jener Zeit entstand die Guckkastenbühne, das heißt, Bühne und Zuschauerraum wurden getrennt. Vor allem aber wurde die Theaterdekoration erfunden. Vorher spielte man vor kahler Wand mit höchstens einer Andeutung von Requisiten. Jetzt gab es Kulissen. Man schwelgte in Kulissen, in den aufwendigsten Maschineneffekten, mit denen den Zuschauern ganze Götterhimmel herab- und wieder hinaufschwebend vorgegaukelt wurden, und das alles längst bevor die Anwendbarkeit der Elektrizität entdeckt wurde, alles sozusagen von Hand und mit Kerzen und Fackeln. Es brannten auch oft genug Theater ab. Gryphius schrieb eine Reihe von Tragödien, in denen er sich formal an Seneca anschloss. Leo Armenius oder Fürstenmord, Cardenio und Celinde oder Unglücklich Verliebte, Ermordete Majestät oder Carolus Duardus, wobei hier bemerkenswert ist, dass Gryphius einen sozusagen brandaktuellen Stoff behandelte, den Sturz und die Hinrichtung König Karls I. Stuart von England, das war 1649. Das Drama entstand vermutlich 1657, also nur wenige Jahre später. Freilich sind die Dramen von Gryphius heute nur schwer erträglich zu lesen, aufführbar wohl überhaupt nicht mehr, nicht einmal als Parodie, weil sie zu langatmig, zu überladen, schwülstig sind. Man kann nur ab und zu eine Seite oder zwei lesen und sich an den aufwölbenden Sprachwolken in den statuarischen Monologen oder Dialogen freuen oder sich darüber belustigen. Warum sind die, von wem auch immer, zwei Generationen früher geschriebenen Shakespeare-Stücke heute noch lebendig? Selbst die französischen Klassiker etwa der gleichen Zeit, Corneille und Racine, von Molière ganz zu schweigen, die spanischen Komödien jener Zeit, nicht aber die deutschen Theaterstücke des Barock. Eine versteckte Eigengesetzlichkeit der Sprachentwicklung. Das deutsche Theater beginnt erst mit Lessing. Gryphius schrieb außer seinen Tragödien auch einige Komödien, im Zusammenhang mit den früheren Stücken aus der Feder des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig wurde schon auf die Initialzündung hingewiesen, die das Auftreten der englischen Komödianten auf dem Kontinent bewirkte. Das hielt bis zu Gryphius vor. Er schrieb eine Komödie, indem er die Rüpelszenen aus Shakespeares Sommernachtstraum zu einer eigenen Handlung gestaltete. Absurda Comica oder Herr Peter Squenz Schimpfspiel. Berühmt war auch sein Lustspiel Horribili Cribrifax mit seinen zungenbrecherischen Tiraden. Es sei ein Auszug aus dem Personenverzeichnis zitiert, neben Sophia, eine keusche, doch arme, adelige Jungfrau, agieren unter anderem Don Daradiri Datum Tarides und Don Horribili Cribrifax, zwei Weiland reformierte Hauptleute. Ein Don Caccia Diavolo und Harpax, ein Page und so weiter. Auch die katholische Welt der Gegenreformationszeit hatte in der deutschen Literatur ihre Meriten. Zwei Namen sind vor allem zu nennen. Der Konvertit Johannes Scheffler, ein Arzt im Hauptberuf, der sich Angelus Silesius nannte, also der Bote aus Schlesien. Er lebte von 1624 bis 1677 und übertrug den Ton der Hirtengedichte auf seine geistlichen Lieder. Mensch werde wesentlich, denn wann die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg. Das Wesen, das besteht, sind zwei fast unsterbliche Zeilen von ihm. Nicht genug zu preisen ist der in ganz anderem Zusammenhang schon einmal genannte Friedrich von Spee, 1591 bis 1635, der es wagte, nicht nur als Katholik, sondern als Jesuit, der er war, gegen die Hexenverfolgungen Stellung zu nehmen, in seiner lateinisch geschriebenen Streitschrift Cautio Criminalis. Seine geistliche, deutsch geschriebene Lyrik ist zusammengefasst in dem erst nach seinem Tod erschienenen Liederbuch Trutznachtigall, 1649, in dem er in der Art der Liebeslyrik die in Jesus verliebte Seele besingt. Als eine große Ausnahmeerscheinung sei auch eine deutsche Dichterin der Barockzeit erwähnt. Katharina Regina von Greifenberg, 1633 geboren, eine Persönlichkeit, die den Stoff zu einem Roman abgäbe. Sie stammte aus einem niederösterreichischen, protestantischen Adelsgeschlecht und behielt ihren Glauben auch nach 1648 bei, musste dann allerdings doch deswegen 1680 auswandern. Sie ging ins freiere Nürnberg, wo sie 1694 starb. Die hochgebildete, belesene Frau hatte einen Hang zu Mystik und Spiritualismus und verfügte über Kenntnisse der hermetischen Künste. Alles Schwindel natürlich, Magie und Alchemie und so weiter. Doch sie glaubte daran. Ihre Gedichte, geistliche Sonette, Lieder und Gedichte aus dem Jahr 1662, zeigen ganz verblüffende, höchst modern anmutende Sprachverdrehungen, Sprachspielereien und Wortneuschöpfungen. Nicht vollständig wäre ein, sei es auch wie hier nur kursorischer Streifblick über die deutsche Dichtung der Barockzeit, ohne die Erwähnung der reichen protestantischen geistlichen Dichtung, die aus der Tradition des lutherischen Kirchenliedes erwuchs. Zwei Namen ragen hervor. Paul Fleming, 1609 bis 1640, aus einer erzgebirgischen Pfarrersfamilie stammend, der nebenbei Meriten als Forschungsreisender hatte, der in seinen Gedichten christliches und antik-stoisches Gedankengut zu vereinen suchte. Am berühmtesten, auch heute noch, ist der protestantische Theologe, seit 1651 Propst in Grimmar, Paul oder Paulus Gerhard. Er lebte von 1607 bis 1676, von dem zumindest die erste Zeile seines schönen Abendliedes geläufig ist. Nun ruhen alle Wälder. Unsterblich aber ist Gerhard nicht zuletzt dadurch, dass von ihm der Text des vielleicht ergreifendsten Chorals von Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion stammt: O Haupt voll Blut und Wunden. Und hier nun zum Schluss das sozusagen versprochene Sonett, das 11. aus dem 3. Buch der Sonette des Andreas Gryphius. Ich glaube, dass hier dem Lebensgefühl der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und der Zeit danach vollkommener Ausdruck gegeben ist. Menschliches Elende. Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit, ein Schauplatz hehrer Angst, besetzt mit schraffem Leid, ein bald verschmelzter Schnee und abgebrannte Kerzen. Dies Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Scherzen. Die vor uns abgelegt des schwachen Leibes Kleid und in das Totenbuch der großen Sterblichkeit längst eingeschrieben sind, sind uns aus Sinn und Herzen. Gleich wie ein eitel Traum leicht aus der Acht hinfällt und wie ein Strom verschleust, den keine Macht aufhält, so muß auch unser Nam, Lob, Ehr und Ruhm verschwinden. Was Itz und Atem holt, muß mit der Luft entfliehen. Was nach uns kommen wird, wird uns ins Grab nachziehen. Was sag ich? Wir vergehen wie Rauch von starken Winden. Nachwort. Kann man ohne schlechtes Gewissen Geschichte erzählen? Im Zusammenhang mit der Person Kaiser Matthias habe ich ganz kurz darauf hingewiesen, wie schwer es ist, eine historische Persönlichkeit wirklich im Innersten zu erfassen. Das gilt nicht nur für die mehr oder weniger handelnden Personen der Weltgeschichte. Das gilt für alle Ereignisse. Wie weit ist den Quellen zu trauen? Selbst wenn wir das Glück haben, nicht nur auf die Quellen angewiesen zu sein, die der Sieger hinterlassen hat, ergibt sich ein Gestrüpp von Nachrichten, das oft verwirrend und in sich widersprüchlich ist. Nicht selten lügen die Quellen absichtlich. Nicht selten ist Wichtiges verloren gegangen, blieb Unwichtiges übrig, das dann fälschlich als wichtig erscheint. Muss sich derjenige, der sich unterfängt, eine geschichtliche Darstellung zu schreiben, nicht wie ein hilflos Tappender in einem lichtlosen, mit Gerümpel vollgestellten Raum vorkommen, der versucht, eine Ordnung in die Dinge zu bringen, die er mehr oder weniger zufällig greift? Warum versucht man dennoch, Geschichte zu schreiben, hat es immer versucht? Die ältesten schriftlichen Zeugnisse der Menschheit sind entweder Gesetze oder eben die Darstellung geschichtlicher Ereignisse, wozu auch Kunstwerke wie die Ilias und die Odyssee gehören, die Bibel oder das Gilgamesch-Epos, auch wenn darin Legenden und Märchen mit tatsächlicher historischer Überlieferung vermischt sind. Sie wurden für die Darstellung geschichtlicher Wirklichkeit gehalten. Das Forschen nach der Vergangenheit, namentlich der eigenen, gehörte also wohl zum Urbedürfnis, sobald das Bewusstsein der den Erdkreis bevölkernden Kreaturen einigermaßen menschlich geworden war. Dass man aus der Geschichte nichts lernt, allenfalls lernt, dass die Menschen noch nie etwas aus der Geschichte gelernt haben, eine alte, so zynische wie richtige Weisheit, oder dass man aus der Geschichtsschreibung allenfalls Geschichte lernt, müsste einen dazu veranlassen, jeden Versuch zur Geschichtsschreibung zu unterlassen, wenn nicht eben dieses Urbedürfnis der rückwärtsgewandten Neugier wäre, die auch mich zu diesem Versuch der Darstellung der deutschen Geschichte gedrängt hat. Dann ist da noch ein weiterer, hier spezieller Punkt der Schwierigkeit der Geschichtsschreibung. Gibt es eine deutsche Geschichte? Ist sie, herausgenommen aus dem Netz der Weltgeschichte, überhaupt verständlich darzustellen? Der Hörer dieser Erzählung wird immer wieder auf Stellen gestoßen sein, wo es hieß, heißen musste, dies oder jenes gehöre nicht zur deutschen Geschichte und bleibe unerzählt. Oder dies oder jenes sei zwar nicht Teil der deutschen Geschichte, habe allerdings so viel Einfluss darauf gehabt, dass darauf eingegangen werden muss. Hat aber nicht alles und jedes, wo immer es auf der Welt sich zuträgt, Einfluss auf alles andere? Der Hörer wird, sofern der Band je geschrieben wird, erfahren, dass englische und französische Soldaten in Kanada wegen der Erbfolge in den schlesischen Herzogtümern aufeinander schossen. Gar nicht zu reden von solchen Dingen, dass die Geschichte der Reformation nicht verständlich ist ohne die Kirchen- und Dogmengeschichte von Paulus bis Luther. Es ist also ein willkürlicher Schnitt an den äußeren Rändern, wenn man die deutsche Geschichte darstellen will, die überdies im Lauf der Jahrhunderte zur Geschichte der mehr oder weniger deutschsprachigen Völker und Länder geworden ist und im 19. Jahrhundert endgültig auseinanderbricht. Schreibt man Geschichte, um darüber nachzudenken und nachdenken zu machen, ob es einen Sinn im Lauf der Geschichte zu finden gibt? Ob ein lenkender Weltgeist seine Hand im Spiel hatte, ein Demiurg oder gar Gott? Wenn ein solcher Sinn im Lauf der Geschichte liegen sollte, so ist er, meine ich, nicht zu erkennen. Einer der größten und faszinierendsten historischen Romane der Weltliteratur ist, das dürfte unbestritten sein, Tolstois Krieg und Frieden. Hemingway wurde einmal gefragt, was er sich, außer viel Geld, von der berühmten Fee wünschen würde. Er sagte, Krieg und Frieden noch einmal zum ersten Mal lesen zu dürfen. Unter historischem Roman ist in diesem Zusammenhang ein Roman gemeint, der tatsächliche historische Personen und Begebenheiten zum Gegenstand der Handlung macht. In der Regel sind solche historischen Romane nichts wert. Die wirklichen Gegebenheiten sind fast immer weit aufregender und interessanter, sofern man sie kennt. Das gilt selbst für historische Dramen, wie die großen Tragödien Schillers. Das hat Schiller, der ja auch Historiker war, sehr wohl erkannt und gewusst, etwa, dass Maria Stuart Elisabeth nie begegnet ist. Das Problem wird auf höchster Ebene im Briefwechsel Goethes mit Schiller abgehandelt, und Goethe beruhigt Schiller mit Recht, dass seine Maria Stuart eine künstlerische Erfindung ist, die an den historischen Gegebenheiten nur entlang streift. Ähnlich schon Lessing in seiner hamburgischen Dramaturgie im Zusammenhang mit Thomas Corneilles, der Graf von Essex. Es mag sein, ist vielleicht in einzelnen Fällen so, dass die erfundene Wahrheit einer schillerschen Maria Stuart der Person dieser schillernden Unglückskönigin näher kommt als jede historische Untersuchung. Und wir wären, hätte sich Schiller an die wahre Wahrheit gehalten, nicht nur um die unsterbliche Verszeile ärmer. Der Himmel hat für euch entschieden, Schwester. Das alles hat mit der Suche nach dem Sinn im Lauf der Geschichte nichts zu tun. Tolstoi hat in seinem Krieg und Frieden das formale Kunstwerk vollbracht, tatsächlich historische Dimensionen, nämlich den gescheiterten Feldzug Napoleons nach Russland, mit den privaten Schicksalen seiner erfundenen Protagonisten zu verweben. Und zwar so, dass sich die Dinge, um nochmals Schiller zu bemühen, im Raum nicht stoßen. Krieg und Frieden enthält außerdem eine so knappe wie komplette Geschichtsphilosophie. Tolstoi fragt immer wieder, warum ist dieses Ereignis so vorgefallen und nicht so? Warum hat Napoleon gezögert? Warum ist Suwarow nach Süden ausgewichen? Und er antwortet sich selbst immer wieder aus gar keinem anderen Grund, als weil es eben so und nicht so war. Geschichte findet in Tolstois Augen ihre Gründe und ihren Sinn nur in ihrem eigenen Verlauf. Das heißt, der Lauf der Geschichte hat keinen Sinn. Es gibt keine lenkende Hand. Das ist zwar ein pessimistischer Standpunkt, der aber vermutlich richtig ist. Allenfalls findet auch im Lauf der Geschichte jener Standpunkt eines amerikanischen Weltbetrachters, Murphy's Law, seine Bestätigung, dass alles, was schiefgehen kann, auch schiefgeht. Wobei im historischen Kontext dieser Standpunkt insofern abgewandelt werden muss, als alles, was für die eine Seite schiefgeht, für eine andere Seite Erfolg zeitigt. Meist, nicht immer. Kriege werden, das geht vielleicht schon aus meiner bisher vorgelegten Erzählung hervor, fast regelmäßig von beiden Seiten verloren, wenn man's genau betrachtet. Es fragt sich, ob es Muster gibt, nach denen geschichtliche Ereignisse ablaufen. Ein Muster ist mit einiger Sicherheit zu entdecken. Die näheren Interessen gehen fast immer den ferneren vor. Für kurzzeitigen Erfolg wird langzeitiger Verlust in Kauf genommen. So, wenn der Herzog von Sachsen, um den Kurhut zu erlangen, die protestantische Sache verrät. Oder wenn ein Kardinal der römischen Kirche im Interesse seines Landes mit den Ketzern paktiert und der Verbreitung der Häresie Vorschub leistet. Eigennutz ging immer vor Gemeinnutz. Das ist eines der Muster des Ablaufs der Geschichte. Und ein anderes Muster ist die Dreipunktstellung. Zwei oder mehr verfeindete Parteien schließen sich zusammen, wenn ein drohender Dritter auftaucht, und verfeinden sich wieder, wenn die Drohung aufhört. Sind andere Muster zu erkennen? Nein, denn dazu regiert zu oft der Zufall den Ablauf des Geschehens. Der Fluss der Geschichte kann von zufällig herabgebrochenen, im Wege liegenden Felsen umgeleitet werden, ein kleiner Nebenbach sogar nur von einem Ast oder einem Stein. Ist überhaupt der Lauf der Geschichte zwangsläufig? Das heißt, ist es zwangsläufig, dass Geschichte vorfällt? Auch das Phänomen, dass es eine Geschichte gibt, ist ein Ergebnis eines offenbar unausweichlichen Gesetzes. Alles, was sich verändert sich so, dass es komplizierter wird. Und Komplikation bewirkt, dass sich folgende Komplikationen potenzieren. Diesem Gesetz verdanken wir, dessen bin ich sicher, unser menschliches Bewusstsein. Die Seele, wenn man so will. Es ist nicht nur denkbar, es ist sogar an sogenannten primitiven Gesellschaften ablesbar, dass in ganz einfachen sozialen Strukturen keine Geschichte abläuft. Sehr einfach strukturierte Indianerstämme im Amazonasgebiet oder die Aborigines in Australien haben fast keine Geschichte. Erst die unweigerliche Begegnung mit der Zivilisation reißt auch sie in den Strom des welthistorischen Geschehens, wenn auch am Rande, und oft genug als bedauernswertes Treibgut. Der keinem erkennbaren Muster folgende Ablauf der Geschichte bringt es mit sich, dass die handelnde Einzelperson, was wäre der Dreißigjährige Krieg ohne Wallenstein oder ohne Gustav Adolf, das besondere Interesse weckt und zur Darstellung drängt, wobei auch hier der Bösewicht aufsehenerregender ist als der stille Wohltäter. Zum Beispiel Kurfürst Max Emanuel von Bayern, der sein Land in Elend und Schulden gestürzt hat und glorreich als der blaue Kurfürst in der Tiefe der Zeiten aufschimmert. Wogegen sein besonnener Nachfolger Max III. Joseph als blasse Figur dahin kümmert. Die Darstellung der Zeitläufte ist in diesem Zusammenhang auch von persönlicher Vorliebe oder Abneigung des Betrachtenden und Schreibenden gefährdet. Selbst dem großen Mommsen, den ich, scheue ich mich nicht zu gestehen, als eines meiner selbstverständlich unerreichten Vorbilder betrachte, ist das widerfahren, wenn man an seine Ungerechtigkeit gegen die Etrusker oder seine Antipathie gegen Cicero denkt. Darüber hinweg tröstet einen nur der Gedanke, dass die Geschichtsschreibung auch eine Kunst ist, sogar eine eigene Muse, Clio, hat und also zwangsläufig subjektiv. Und dem Hörer bleibt es ja ohne dies unbenommen, dem Autor nicht oder nicht ganz zu glauben und seinen Drang nach Erkenntnis, seine rückwärtsgewandte Neugier, durch die Lektüre eines weiteren Buches, das gegenläufiger Meinung ist, zu stillen.